السلام عليكم، أنا مالك، أنا 14 وأني نحب العالم هذا. Hola a todos que me están escuchando ahora, que vengan al alto Messplatz aquí, a la Rodelbahn, del scooter. Ciao raga, venite oggi al sabato tutti alta, perché viene qua una bella festa e quando venite si vanno a fare belle cose, si può giocare a basket, si può camminare scooter, si può fare tutto, cosa si vuole. È bello, venite tutti e si può giocare a pallone. Ciao. Willkommen auf Bermudafunk, willkommen beim Verein gegen Müdigkeit und willkommen beim Live-Radio vom Alter. Sollte wirklich irgendjemand, der uns oder die uns jetzt zuhören, nicht wissen, was das ist, dann werden sie es in den nächsten Minuten erfahren. Es kann ja sein, dass sie uns aus Heidelberg zuhören und nie die Stadt verlassen und nie den Neckar crossen. Das wäre allerdings tatsächlich fast eine Sünde. So, welcome to everybody who's listening to Bermudafunk and unserem Radio E. E is for empathy. And that's what we go for here on Alta, jeden Tag, jede Woche und hoffentlich auch in Zukunft. Und darum wird sich's in der nächsten Stunde drehen. Und vielleicht reden wir auch noch ein bisschen darüber, wie wir darüber reden könnten. Also, warum Leute zum Beispiel keine Lust mehr haben zu reden. Mein Name ist Ralf. Und ich möchte mich an der Stelle schon mal bei allen bedanken, die mit uns gesprochen haben in dieser Woche hier am Alter. Und bei Ute und Schuresch natürlich, die den Verein mit ins Leben gerufen haben. Und genauso bei Paul und bei Amre, die hier ihren Alltag verbringen und den Leuten das möglich machen, was hier möglich ist. Verständnis. Ständig Hand in Hand mit allen. Sei doch mal standhaft, nicht gefallen. Und inmitten Yin-Yang-Wellung bezieh Stellung. Fang endlich an zu bullshitten. Verständnis. Versuch doch mal, Liebe zum Detail, dich daran zu rücken. Auch schwitzige Hände drücken. Wir pflücken eine Meinung vom Baum der Erkenntnis. Okay, aber bleib hoffentlich ein Auge offen für 50 Shades of Grey. Încercăm ce e cel mai bine. Încercăm ce e cel mai bine. Da, încercăm ce e cel mai bine. Încercăm ce e cel mai bine. Oi, your stuff. Încercăm ce e cel mai bine. Tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, war ich öfters hier entweder Tischtennis zu spielen, aber eigentlich mehr um Schach zu spielen. Und ich habe so viele Freunde hier gemacht, Leute, die, mit denen ich dir in Kontakt kommen würde, wäre ich noch so in diese Studentenblase von der Uni so. Aber ich war dann halt hier und ich habe so Leute kennengelernt, die 40 Jahre alt sind aus Amerika und seit 16 Jahren lang in Mannheim wohnen oder 80-jährige Leute, die hier schon geboren sind und die ganze Zeit hier sind. Und das hat mein, nicht Freundeskreis, ja, aber die Leute, die ich kenne und mit denen ich gerne rede und so erweitert. Ich war halt einfach gerne hier, so Konzerte und das alles und dann habe ich die Position hier bekommen und seitdem hat der Platz eine neue Bedeutung bekommen, weil ich jetzt halt hier arbeite, nicht nur zur Freizeit halt hier bin. Es wechselt sich jeden Tag, weil es ist schwierig, es gibt schwierige Leute, ich muss mich auseinandersetzen mit Junkies, mit Leuten, die Mädels dumm anmachen, aber auch mit freundlichen Leuten, die Spaß haben an Konzerte, Leute, die mit mir eine Runde Schach spielen möchten, alles Mögliche. So. Ich sehe alles hier, weil das ist der Brennpunkt. Gerade in Mannheim ist es der soziale Punkt so, oder der Treffpunkt, was Konzerte angeht, was Spielen, alles Mögliche. So. Und dann war das ganze Konzept ja von Anfang an darauf ausgelegt, dass es ein Kinder-Jugendsportgelände wird, dass man versucht, quasi die Kinder und Jugendlichen auch von dem alten Messplatz hier auf unser Gelände mit rüberzuziehen einfach und denen einfach ein Angebot zu machen. Vor allem machen wir das ja kostenlos, das heißt nur auf Pfandbasis, weil ja doch einige Kinder eben keine Spielgeräte entsprechend haben wie Roller, Skateboards oder desgleichen irgendwie. Und dann kommen die zu uns rüber. Und das mache ich jetzt auch schon 3 Jahre und man sieht einfach, wie der Bedarf da ist, immer noch nach den 3 Jahren. Wir sind schon im 4. Jahr jetzt. Ist es ja auch die Mischung nochmal, dass wir jetzt nicht nur das Sportgelände haben, sondern dann kam später dazu die Bar noch. Dann haben wir jetzt noch im Sommer immer dieses Musikprogramm und dann sieht man auch, wie das Publikum sich ändert abends dann. Also tagsüber wirklich die Neckarstadt West, teils noch aus Neckarstadt Ost, aber abends kommen die dann aus Mannheim Innenstadt, aus Ludwigshafen, selbst von Bergstraße. kommen schon einige Leute extra hierher wegen der Musikveranstaltung. Dann können die Eltern hier sich da im Liegestuhl die Musik anhören und die Kinder können parallel spielen. Dann sind versorgt damit. Also das Erste ist überhaupt mal einen Treffpunkt zu haben mit den Leuten hier, wo sie sich einfach erholen können. Ich meine, Stress haben alle Menschen und es gab ja nie eigentlich einen großen Platz oder wo sich so viele Menschen eigentlich treffen konnten. Und dann hat es mit der Zeit ergeben, auch durch den Sport, ist ja mal das Thema Nummer eins, weil da die Integration am höchsten ist. Weil hier alle Nationalitäten hier Sport zusammen machen und auch vom Sportbereich keine Probleme auftreten, weil es einfach integrierend ist. Für alle anderen einfach ein Erholungsplatz, der, wie du so sagst, zentral liegt einmal. Das ist ja eigentlich fast schon ein Filetstück hier in Mannheim. Und gerade für die Neckarstadt West, was ja auch eigentlich so ein bisschen Problembereich früher stärker war, heute aber immer noch ein bisschen, dass die einfach so ein Angebot eigentlich haben, nutzen können. Ich denke, das ist ein großer Vorteil, den viele andere Städte, habe ich auch von anderen Leuten, die auswärts hierher kommen, sagen, sowas gibt es bei uns nicht. Hola a todos, que me están escuchando ahora, que vengan al alto Messplatz aquí, a la Rodelbahn, del Scooter. B-Boy Breakdancer, B-Boy Arnold, der Breakdancer, and in earlier days, B-Boy Felix and B-Boy Carl. Ciao raga, venite oggi al sabato tutti alta perché viene qua una bella festa e quando venite si vanno a fare belle cose, si può giocare a basket, si può camminare scooter, si può fare tutto, cosa si vuole. È bello, venite tutti e si può giocare a pallone. Ciao! Got my homeboy Felix with me. Right Felix? Let the tune of the voice begin. Yeah, B-Boy Khan. Singing, that's the thing. Go ahead and sing, Felix. So this place is beautiful. We like the energy and everything. And we were depressed today. And so we thought about it to come here. And have fun. Ja, that's the reason. Ich spreche jetzt direkt an die Leute, die diesen Radiobeitrag hören. Wenn ihr in Mannheim seid, geht an den Alter. Weil egal wie scheiße ihr euch fühlt, entweder ihr kommt noch depresser nach Hause oder euch geht's viel besser. Ihr könnt hier was Gutes trinken. Man trifft ja eigentlich immer jemanden, auch wenn man alleine hierher kommt. Trifft man immer eine warme, nette Seele. Man kann hier eigentlich jeden ansprechen und jeder kann relaten. Durch was für eine Scheiße man durchgeht. Die Leute sind hier ehrlich. Die sind hier einfach so, wie sie sind. Die laufen barfuß Leute durch Glasscherben, so scheiß drauf. Die Leute sind hier einfach so, wie sie sind. Wie Gott sie schuf. Excuse you. Alright, it's my turn. I'm gonna rap right now. Injury, what can I do? I guess I can't take a class at my school. I mustn't do trainings, the doctor said. But I gotta go to school and watch instead. Now the sad man's return of the doctor's dilemma was me and crutches like my wild grandma. With my crutches so clumsy I went to some shops. I really wonder why nobody called the cops. Everybody cares about my food affairs. If nobody helps me I block the squares. Leaning around with a fat bass sound. Shopping is Arnold right from the underground. Do you know the underground of resignations? I'm not insane of pain, but I'm about to lose my patience. Kidding ya! Go ahead, sing a song, Felix. It's about love. It's about life. It's about you. It's about me. It's about your wife. It's about your kids. It's about the town called Mannheim. Mannheim City Town with a bass sound. Yeah, alte Feuerwache. Yeah, pass auf, dass ich nicht das Feuer entfache. Ha. Goodness for real. Ja, Mutter Erde, unser Leben selbst ein Geschenk von ganz oben. Mir wird schlecht, wenn ich dran denk, wie wir uns hier austoben. Fortschritt ist das Slogan, für den sich schon so viele verbogen, belogen, betrogen haben. Was soll ich sagen? Yeah. B-Boy Carl hier kommt ganz nice an meiner Seite. Weil wo hast du die Möglichkeit mal, absolut ohne Zwang oder im Grunde genommen irgendeiner vorgegebenen oder sich selbst erstellten Intention heraus zu sagen, okay, ich gehe jetzt dahin. Einfach mal so. Das kenne ich vielleicht aus meinen Jugendtagen irgendwo im Waldpark spielen noch, aber nicht einfach noch an den Neckar gehen. Da versammelt man sich auch höchstens noch zum Grillen. Ist dann auch schon wieder ein Grundgedanke vorhanden, ist Planung da, anstatt einfach diese Spontanität. Was ist heutzutage im Grunde, wenn du sagst, funktionell oder nicht, es ist alles abgearbeitet. Jeder hat einen Zeitplan, jeder hat 20 Termine pro Tag, von denen 15 damit beschäftigt sind, dass du trainierst, dich zu erholen. Ja, bitte, geht doch einfach einmal hier hin, holt euch einen Liegestuhl und entspannt euch. Zur kleinen Runde Basketball. Lala, habt ihr auf gar nichts mehr Bock. Ja, doch, das ist es ja. Check it out. Do it. My home brother Felix rocking the microphone. Spitting another tone at the microphone. Singing a song and rapping a song. I la la la, I get along. Moving the crowd, rocking the crowd. Smoking is not all in the bad. Smoke tobacco and drink coffee. But I don't blame this to others. Stop smoking, don't start this thing. It's gonna be worse. You're gonna puff off like the exhaust pipe of an old VW bug. And here is my song about VW bugs. Ich sitze im Käfer und starte den Motor, dass er ab und zu ausgeht, kommt halt vor. Ich fahre langsam neben mir mein Mäuschen, die Ampel wird grün, doch wir machen ein Täuschen. Jetzt stehen wir auf der Kreuzung und ich chill mich. Konzert, doch der Motor will nicht, wer seinen Käfer liebt, der schiebt. Und dann springt der Motor irgendwann wieder an. Ich bin Farbekäfer, ist ein Siebenschläfer, springt sich an und geht leicht wieder aus. Er ist mein Lamm und ich bin sein Schäfer. Und ich orgle ihn vor jedem Haus. Läuft er unrund, dann gehe ich um Gas. VW-Käfer fahren macht mir richtig Spaß. Tick, tick, der Dick, tick, der Dick, tick. Der Motor könnte ausgehen in jedem Augenblick. Meine Frau fährt ein Fiat, meine Tochter fährt ein Fiat. Und dann orgeln wir, unsere Karren geht scharf. Tatatat, und die Ente geht aus. Füt, tut, tut, tut, macht der Fiat vor dem Haus. Tuit. Der VW-Käfer bleibt aus, ich verlangsam, denn ich bin kein Vogelstrauß. Alle Leute gucken, wie ich einparke, wie oft der Motor ausgeht. Käfer ist der Starke. Dance! Break! Break! Dance! Break! Dance! Take your chance! Salam alaikum. Ani Malik, ani 14, ani nhib al-alam hada. Eine Stimme nicht nur für euch selber, sondern auch für andere im Endeffekt. Ihr gebt hier eine Stimme dadurch. Und was heißt das? Das heißt für mich eher, dass da irgendwo diese Liebe da ist zueinander, diese Soziale zueinander. Ne? Und so fängt alles an, finde ich. Wenn du selber ein Beispiel wirst, the rest will follow. The rest will follow automatically. Also wenn die sehen, also hier diese Community oder hier die zwei, drei Leute machen ein Vorbild und sagen wir mal, die wollen jetzt hier irgendetwas ändern und wir fangen mit Plakaten an und sagen, hey, wir wollen das nicht. Andere Leute beobachten das und dann kommen sie automatisch meistens auf dich zu. Also das meine ich, ich möchte den Fokus wirklich eher auf die einzelnen Personen legen. Das heißt, wenn ich wirklich ein Vorbild für mich bin, erstmal, dann weiß ich, dann kann ich ein Vorbild auch für andere sein. Und the rest will then follow. Das ist so meine Theorie. Also, wenn du eine Situation ändern möchtest im Außen, was muss man dann machen? Eine innere Einstellung ändern. Stimmt's? Alter, was für eine Frage. Das langt doch schon, oder? Yeah, if you look around here, it's actually this place is not Germany at all. But the people, all young people, but I'm an old man. That's the problem. A lot of conversation. This is the best place in Mannheim, yeah? The best place, yeah? But here on the other side, here, Alte Feuerwache, there are some concerts, yeah? I've been here, jazz concerts. Hey, there was Pharaoh Sanders, I like all African people. Power to the black people. But I'm white. But in 4 weeks I'm also black. Wegen Basketball spielen und manche zur Musik angucken und zum Skateboard fahren, zum Tischtennis spielen, zu mir einfach chillen. Spannung eigentlich. Es ist eine Möglichkeit geworden für die Leute, vor allem gerade hier in der Innenstadt, obwohl es jetzt auch schon Leute von außerhalb kommen, zu sagen, lass mal treffen, lass mal hinsetzen und schönen Abend verbringen. In Wirklichkeit gar nicht wegen dem Stress, sondern die Möglichkeit einfach nur, was wahrzunehmen, was du sonst gar nicht gegeben hast. Du kannst dich nicht eben auf den Balkon setzen zu 10 und einfach Sonnenuntergang zuschauen oder sich runterstapeln und grillen. Hier hast du ja wirklich quasi einfach so ein bisschen die Freiheit zu sagen, ich lasse den Abend ausklinken. Das ist eigentlich der gegebene Punkt. Ohne Stress, ohne Sonstiges, sondern eigentlich grundlos hingehen, hinsetzen, sich mit irgendwem unterhalten, Musik hören, ist ja eher am laufenden Band, was da. Und der Rest erübrigt sich, also es ergibt sich von alleine. Die Bahn ist cool zum Fahren. Und ich komme gerne hierher wegen dem Basketballspielen. Basketball spiele ich auch gerne und fahre manchmal Skateboard. Also der Wert von dem Platz ist, dass halt hier multikulturell sich trifft und alle Alters von 14 bis, oder kann man sagen, von 6 bis 80 habe ich schon mitgekriegt. Und halt einfach eine ungezwungene, unkommerzielle Kommunikationsplattform. So. Und verschiedene Schichten und was teilweise auch manchmal ein bisschen problematisch ist, aber letztendlich ist es gut, weil ganz viele Lebensbilder treffen aufeinander und das ist Integration, das ist Kultur und also das ist meine Meinung dazu. Freizeit und Freiheit und Freiraum. Ohne die Leute, die hier arbeiten, könnte ich kein Basketball spielen, weil ich kein Basketball ausleihen könnte. Oder ohne die Leute, die hier arbeiten, wäre hier keine schöne Musik. Zum Beispiel Politisches, da drüben findet ja gerade viel Politisches statt. Das ist einfach auch was dazugehört. I'm thankful about, I'm free. Yeah, I find it's cool. Familie, so halt die Leute, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Ich bin hier öfter als zu Hause. Das ist das Lustigste daran. Und dann wird der Staat hier einfach ein Institut für deutsche Sprache hin basteln. Oh mein Gott. Das tut in meinem Kopf weh. Weil das ist einfach so ein wichtiger Platz. Also ich meine, ich bin erst 13 Jahre alt, ich weiß, also auf jeden Fall ist es auch ein Platz, wo jede Nationalität willkommen ist. Hier gibt es von Afrika bis Portugal, es gibt hier jede Nationalität. Das ist einfach auch das Schöne daran. Es ist einfach so ein harmonisches Zusammenleben, auch wenn es hier oft also Streit gibt zwischen verschiedenen Leuten. Aber das legt sich nach einer Zeit wieder. Dann ist die eine Person, die den Streit angefangen hat, mal 1-2 Monate nicht hier. Dann kommt sie wieder und dann ist wieder alles gut. Ich finde den Platz schön, weil hier viel Sonne ist und die Menschen sich versammeln und zusammenfinden und Sport treiben. Und mich zieht hier die Musik an und die Konzerte und die netten Leute. Und über Corona hat mir das hier ein bisschen Gemeinschaftsgefühl gegeben. Ich war auch neu in der Stadt und ja, daher ist es auch manchmal so ein Anlaufpunkt. Gestern, vorgestern, also die letzten paar Tage war es hier echt voll. Hier waren echt viele Leute, auch neue Leute, die ich vorher nicht kannte. Auch viele Studenten. Das ist auch ein Ort, die Studenten nutzen und hier ihre Partys feiern. Ich war hier gestern bis, glaube ich, 1 Uhr nachts und eine Freundin von mir hatte Geburtstag und wir haben hier ihren Geburtstag gefeiert und das Schönste war, hier war noch jemand, der Geburtstag hatte und wir haben dann zusammen gefeiert. Wir haben einfach zusammen gefeiert, als wäre es kein Problem. Und das ist das Schöne an diesem Platz auch. Ja, es ist eine sehr gute Sache. Ich meine, verschiedene Sprachen heißt auch, dass es hier interkulturell ist. Das ist sehr wichtig in Mannheim, dass sich hier die verschiedenen Nationalitäten auch verstehen. Und kulturell, ja klar, es ist vor allem gut, dass hier gute kulturelle Aktivitäten stattfinden. Musik und Film und kostenfrei, also auch für arme Leute, die halt eben kein Geld verdienen. Es ist halt auch so, dass hier viele Leute mit familiärischen Problemen herkommen, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Und das hat mich auch fasziniert, dass sie dann ausgerechnet hierher kommen und mit Leuten wie mir reden. Ja, ich habe den Platz im Endeffekt erst vor auch einigen Monaten hier entdeckt, weil einer meiner besten Freunde hier auch hergezogen ist. Und für mich bedeutet eigentlich immer so ein Platz, so zu sein, wie ich bin sozusagen. Also es geht einfach darum, sich nicht zu verstellen. Und vor allem auch Spaß zu haben, den Alltag hinter sich zu lassen, keine Sorgen zu haben. Und dazu gehören ja auch Gespräche, Menschen und Aktivitäten dazu. Also auch viel, was das Thema Freizeitgestaltung einfach angeht. Und vor allem diese Möglichkeit zu haben, einen Treffpunkt zu haben sozusagen, wo man auch sowas machen kann. Also ich finde es sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch ich kann das nur noch mehr betonen, dass es einfach wichtig ist, dass sich so welche Orte auch entwickeln dürfen. Für mich ist es einfach ein Ort, wo ich entspannen kann, mich mit meinen Freunden treffen kann und einfach mein Leben genießen kann. Ich mag den Platz hier, weil es hier so viele Angebote gibt, so offen ist irgendwie. Man kann hier sich Sachen leihen, man kann Sport machen, man kann Tischtennis spielen, es gibt Konzerte. Alles, was man braucht, was zu trinken und viele nette Menschen irgendwie. Alle sind offen, man kann überall hin mit allen möglichen Leuten reden. Irgendwie voll schön, ja. Naja, das sind ja gerade eben solche Orte der Begegnung. Also, dass man eben Raum schafft, ohne jetzt unbedingt ein Programm zu haben, was spezifisch in eine Richtung geht. Also meistens sind ja dann Veranstaltungen, die extra für die Gruppe oder die Gruppe gestellt sind, dann auch von vornherein irgendwie, dass es in die eine Richtung lenkt. Und solche Orte wie zum Beispiel der Alter hier, da ist es ja ganz egal, welcher Herkunft man ist oder ja, auch welche Religion man hat, wie man aussieht, so, weil es darum nicht geht. Und deswegen ist es auch, finde ich, ganz wichtig, solche Räume, physische Räume zu schaffen, um da halt eben eine Möglichkeit der Begegnung zu geben. I think it's good. I see that the young people coming here and play and having fun, you know. It's cool. It reminds me of the times when I was young. I would say 15 years ago. I come from Poland. I grew up in Poland and before I had no child, so I had more. I always spent time like this. I played basketball and all my life, so it was cool. I don't know people here. If I know them, I would go and play with them now. It's really, really, I would love it. I think we need such a places, of course, for young people. They can go, they can come here and play, and instead of drinking alcohol somewhere on the bench or even worse, you know. Yeah, I think it's cool. They should make something. Good place, perfect place. Warum? Good Kultur, good Kippe. Ich habe Respekt für Kinder, für Dame, Frau, Mann, Black. Nice. Now, Pitura ist perfekt. Dass man hier Skateboard fahren kann, einfach so ausleihen, deswegen sind wir hier reingesprungen und das fand ich einfach cool. Weil es mir Spaß macht und weil ich hier gerne Sachen spiele, zum Beispiel Sachen ausleihe und einen Scooter fahre. Ja, und ich komme auch hierher, weil wenn man Langeweile hat, kann man halt hier viel Spaß haben. Es gibt Leute, die sind nett, aber auch gibt Leute, die sind auch nicht korrekt so. Ist so fresh. I mean, this place is such a amazing place for everyone who wants to spend some good time and don't know where to go, because Alter, the philosophy behind it is to like have a place where you can do a radio show and talk to people, or you can like listen to some good live music, to some DJs, to cinema. They have like a cinema, I think, every Friday here. So yeah, I can totally imagine do like performative things, to do like interactive pieces. Yes, yeah, for sure. Dass alle möglichen Leute, also alle möglichen Gesellschaftsschichten hier zusammenkommen, das ist mir nämlich aufgefallen. Das sind sehr viele unterschiedliche Leute hier. Vor allem ist da einer da, der oft so Art was wie Ballett und Breakdance tanzt. Sehr gut sogar übrigens. Also privat macht er das nur. Ja, weil sich da viele Leute treffen und viel Spaß ist. Tischtennis, und da, die fahren da so über so eine Skaterbahn und die spielen da irgendwie Volleyball und da ist immer Musik, oh Entschuldigung, ist immer Musik, weil er so groß ist. Und da sind ja auch noch so Springbrunnenanlagen, da sitzen ja auch noch viele Leute. Da springen die Kinder mittags durchs Wasser durch und so, ja. Haben Musik hören, ich habe da Leute kennengelernt. Habe einen kennengelernt, der sammelt lauter Flaschen und Dosen und sowas. Mache ich ja auch ab und zu, aber nicht immer. Aber der macht es immer. Der hat da immer drei große Tüten voll. Aber gestern hat er nicht so viel gehabt. Es war ein schlechter Tag. Ich weiß auch nicht, manche sprechen mich an, weil ich halt ein bisschen auffällig aussehe. Und dann kenne ich halt, ich gehe da immer in so eine Kirche hier, die Lutherkirche. Und da kenne ich halt auch Leute und einer war mal hier. Ah ja, hier sind viele nette Leute, das muss man schon sagen, ja. Kommt einer, sagt, ey, wir haben da ein Jackett, das wäre was für dich. Ja, so, wieso? Ah ja, das ist ein bisschen auffällig so, ja, so irgendwie bunt. Will ich nicht mal angucken? Dann habe ich gesagt, naja, ich habe eigentlich schon drei Jacken da. Aber ich gucke mir das mal an, ja. Bringt sie das? Jetzt war das so ein schwarzes so ein schwarzes Jackett, ja, so mit so Leonfellartigen Einlagen und an Ärmelenden war aufgeschlagen, war auch so ganz bunten, so, oh, das ist mir aber zu auffällig, ja. Und eher was von Hochsommer, jetzt, wo es kühler wird, ja. Da haben sie gemeint, nächsten Sommer kannst du es haben, dann bin ich aber nicht mehr da, hoffentlich nächsten Sommer. Es gibt Leute, die haben auch finanzielle Probleme, ja, und man hilft sich trotzdem gegenseitig, ja. Also ich finde es hier auch toll. Ich kenne ja viele schwarze Leute, ja. Und da sind auch zwei, drei ganz, ganz nette dabei. Aber da kommt man eigentlich kaum ran. Weil ich wollte mich da schon so zusetzen, ja. War nicht so einfach, ja. Also die wollten das eigentlich nicht, ja. Und dann sagt der eine, ah, wir schenken dir was, ja. Ja, wir schenken dir was. Es muss nicht viel sein, bloß ein bisschen. Ja, ja, ja. Und dann ziehen die so eine Tempotaschentuchpackung raus, ja. Und halten die mir hin. So, ja, was soll denn ist das? Ja, da ist was drin, ja. Ja, also das ist ein gutes Versteck, gell? Ich sage, ja, genau, wenn sie uns sehen und so, und wir geben jemandem Taschentücher, dann sagen wir halt, der hat Schnupfen gehabt. Aber mach's nicht auf, haben sie gesagt, das sind Kameras, ja. Also gut, ich stecke das ein, gell. Und wann war das? Heute? Ja, irgendwann heute, glaube ich. Ziehe die Packung raus. Und guck sie durch. Jedes Taschentuch war überhaupt nichts drin. Das war ein Witz. Die haben mich voll auf die Schippe genommen. Wenn ich die wiedersehe. Sehr, sehr wichtig. Es ist richtig was passiert in Neckarstadt Westen. Wir treffen uns hier eigentlich seit April jeden Tag. Ja, ich find es auch klasse, dass eben wirklich unterschiedliche Altersgruppen ganz locker miteinander umgehen und in Kontakt kommen hier, gerade auch am Alter. Und dass gleichzeitig auch so, wie gesagt, die jungen Leute da mit dem Skaten gleichzeitig. Und hier laufen alle möglichen Menschen, auch unterschiedlichen Alters, vielleicht auch unterschiedlicher Schichtenzugehörigkeit rum. Also ich finde das richtig super hier. Die Bahn, genau. Die Bahn ist cool zum Fahren. Und ich komme gerne hierher wegen dem Basketballspielen. Basketball spiele ich auch gerne. Also das Alter ist ein toller Ort, wo alle möglichen Menschen zusammenkommen können, ohne große Hürden, ohne großen Abstand. Und jetzt meine ich nicht Corona-Abstand, sondern wirklich menschlichen Abstand. Man schließt neue Freundschaften hier und es ist einfach so eine Art Melting Pot. Das, was Städte oft versuchen, von oben herab zu bestimmen, wächst hier von unten heraus. Also für mich meint das ein Ort, wo sich Menschen versammeln, auch verschiedener Kulturen, Ethnien und verschiedener Interessen. Es ist einfach der Raum, wo man sich aufhält, wo man sich trifft, der auch verbindet. Auch jetzt hier im Umfeld, wo die Bewohner und BewohnerInnen des ganzen Quartiers sich versammeln, das ist für mich. Das ist auch im Grunde ja das, was Platz früher war. Einfach ein Versammlungsplatz, ein Marktplatz, wo man über auch vielleicht früher in der Antike sich ausgetauscht hat, diskutiert hat. Und ich glaube, das ist für mich öffentlicher Raum, wo das passiert, wo auch vielleicht andere Meinungen aufeinander stoßen, aber wo man sich trifft und miteinander spricht. Alter, was für eine Frage. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer, ich sage auch immer, eine Frage der Umsetzung. Mannheim hat zum Beispiel jetzt extrem viele Einwohner. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Sachen von innen sozusagen raus zu katalysieren, nach außen sozusagen. Da geht immer sehr, sehr viel Information einfach verloren. Das ist natürlich, glaube ich, einfach ein langfristiges Problem. Und da fällt mir gerade auch einfach was Gutes ein, um wieder diesem Platz einfach eine Bedeutung zu geben. Es wird, wie ist die Demokratie entstanden? Die ist in Griechenland entstanden, auf einem großen Platz, wo sich die Leute getroffen haben, gemeint haben, wir sind eins. Wir wollen gemeinsam sprechen, wir haben Probleme. Und es gibt nicht nur einen Adel, es gibt auch sozusagen, wie auch heute, würde ich sagen, immer noch Leute, die eine Mittelschicht oder eine Schicht sogar weiter drunter sind, die brauchen auch eine Stimme, die brauchen auch einen Platz, um sich zu treffen. Und das ist halt eigentlich auch immer dieser Plaza gewesen. Und ich meine, genau deswegen ist die Idee hier auch eigentlich ziemlich schön, weil man kann einfach wirklich von innen viele Stimmen nach außen tragen. Nur man muss auch wissen, wo diese Stimmen dann hin können sozusagen. Ja? Die müssen ja auch von irgendjemandem dann wieder angehört werden. Ja? Und das ist jetzt... Wer kann diese Frage beantworten? Ja, wer kann die gerade beantworten? Der Alter ist ein Spot, wo auch während der Corona-Phase viel Leben stattfand und immer noch stattfindet. Und das ist wichtig für die Seelen, die hier rumschwirren. Und das ist einfach auch notwendig halt somit für die Gesellschaft, weil es geht einfach nur um die Connection und die findet man hier zum Beispiel. Und solche Spots, das sind gesellschaftliche Oasen zurzeit. Und die sind einfach auch überlebensnotwendig für die menschliche Gesundheit. Und das war für mich auch das, was ich hier erlebe und was ich auch in der Woche ganz intensiv erlebt habe bei dem Streichen. Diese Gemeinschaftlichkeit und dass die Leute vorbeikommen und sagen, ey, kann ich dir helfen, kann ich euch helfen? Und du sagst, klar, nimm dir da einen Pinsel und du streichst jetzt die Fläche. Und das war auch das Konzept eigentlich dieser Arbeit. Ich habe schon gemerkt, okay, um was geht es im Sport? Da geht es auch um Gemeinschaft und hier die Leute spielen zusammen, haben eine gute Zeit und das wollte ich irgendwie ausdrücken in der Grafik und dass die jetzt auch noch gemeinsam mit allen entstanden ist, insofern, dass die das umgesetzt haben, ist halt perfekt, ja. Shout out to Mannheim City 68, I love you all, this is the best city in whole Germany, can't compare that to other ones. Mannheim people, we are the coolest people, the best people, don't compare us to the other German places, we are the best, we are the coolest, we are the swaggest. We got places to hang around, cool places. We have cool people. We don't really give a fuck about what other people say. Like, we are just how we live. It's just how we live. Like, that's our lifestyle. And no one can do shit about that. That was a... It's a love affair, actually, here on Alta. Full of love. This place is full of love and full of lovely people, by the way. Und nicht nur ein Platz für Leute, die sonst keinen haben, sondern ein Anziehungspunkt für alle. Markus Sprengler wohnt seit einiger Zeit im Viertel und kennt den Platz natürlich sehr gut. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast, denn das ist ja auch irgendwie auf politischer Ebene angekommen. Du bist ja in der Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Was ist denn das für euch als Fraktion auch eigentlich, also dieser Platz? Man könnte ja sagen, es gibt viele irgendwie, ne, Freizeitplätze und so weiter. Die haben alle ihre Bedeutung und jeder weiß, wie eine Stadt funktioniert und so weiter, aber das ist ja schon ein bisschen anders, wie wir gerade gehört haben. Absolut, also wir haben halt eben viele Stimmen gehört, die genau das beschreiben. Zum einen ist es sozusagen keine Ersatzfläche für Vereine zum Beispiel, sondern eher ein Ort, in dem sich extrem viele unterschiedliche, sagen wir mal, Begebenheiten abspielen. Aber man muss natürlich auch der Wahrheit entsprechend sagen, die Neckarstadt West als Viertel hat keinen einzigen strukturierten Verein. Das bedeutet, wir haben die Vereinssituation, die in anderen Stadtteilen, in Mannheim beispielsweise, gibt es ja hier gar nicht. Und dementsprechend ist natürlich ein Angebot wie dieses in vielfältiger Weise, sei es Kultur, Musik oder auch Angebot in den Bereichen, die wir jetzt hier sehen, Fahrrad, Tankstelle etc. Also Sachen, die es sonst normalerweise im Stadtteil nicht gibt. Aber ich glaube auch, dass eine Vereinsstruktur trotzdem einem Stadtteil gut tun würde. Und es gibt ja kleine Geschichten, die schon wachsen, wie Neckarstadt Kids zum Beispiel, also eine Initiative, die das Thema Sport für Kinder irgendwie organisiert und so weiter. Aber das sind Sachen, die passieren in einem Rahmen, wo ich glaube, da ist Alter ein Vorbild und ist durchaus so ein Melting Pot für alles, was man im Stadtteil auch tun kann. Ich hatte so ein bisschen in der Woche, I had the impression all over the week, that it's also a place to negotiate things. Das heißt, hier werden Sachen wirklich auch verhandelt und wie schon angesprochen, Probleme auch gelöst. That means also to solve problems, also individual problems from different people. Und das finde ich fast ein Exportschlager. Die Stadt Mannheim freut sich über die Aktivitäten hier vor Ort. Das sind ja verschiedene Initiativen, die hier auch diesen Support gründen und es ist von unten entstanden. Gibt es einen tatsächlich offiziellen Support, kann man das sagen? Ist Mannheim sozusagen auch, ich sage jetzt mal suggestiv, stolz auf den Platz? Naja, absolut. Man muss ja auch, zur Wahrheit gehört da auch mal wieder, dass es ja durchaus eine Initiative war, die durch die Stadt und gemeinsam mit Philipp Morlock und anderen hier entstanden ist. Also ein Raumhaus als Kunsthaus war sozusagen zuerst hier und daraus sind verschiedene Dinge entwickelt. Das bedeutet schon, dass der Platz selber sozusagen natürlich eine Eigenständigkeit hat und vor allem auch die Arbeit, die hier gemacht wird. Aber andererseits die Idee zu sagen, es gibt eine erstmal temporäre Nutzung, die jetzt mittelfristig ja dann auch in eine stetige umgewidmet werden soll, ist durchaus was nur geht, wenn eine Verwaltung mitmacht. Und ich glaube, man kann natürlich einen autonomen Platz für sich in Anspruch nehmen. Da gibt es ja beste Beispiele in aller Welt, Amsterdam, Kopenhagen etc. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man sowas sozusagen dann auf den Boden? Und ich glaube, in der Kombination mit den Menschen, die es hier machen und den Verwaltungsmenschen, die durchaus positiv dem Thema gestimmt sind, funktioniert es eigentlich ganz gut. I talked to about 100 people in this week and there was not one negative comment. Das heißt, es gab überhaupt gar keine irgendwie geartete Negativkommentare zum Platz. Da würde ich jetzt sagen, wenn ich im Stadtrat oder im Gemeinderat sitzen würde, ey, da mache ich doch 10 von, wenn das so ein gutes Beispiel ist. Tatsächlich ernst gemeint die Frage, so seriously, is there kind of a plan to make that maybe for every part of the city? Ist es denkbar? Also ich würde grundsätzlich sagen, ich bin genau der gleichen Meinung und politisch oder als Mensch, der hier wohnt oder als Bürger, der sich gerne Konzerte anschaut oder auch mal Basketball spielt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Politik und Stadtpolitik vor allem immer auch Mehrheiten braucht und Situationen wie diese sind so, dass man natürlich sagt, lass uns überall, wo man Freiflächen findet, Möglichkeiten schaffen. Ich meine, eine Sache, die wir jetzt ja gemacht haben, ist das Kulturtragfestival, was ja durchaus eine Ähnlichkeit hat in Bezug auf Pop-up-Flächen, freie neue Flächen. Und das ist was die Stadt gemeinsam mit vielen anderen zusammen auf den Weg gebracht hat. Und dementsprechend gibt es diese Idee, aber eine Situation zu schaffen, Alter in einen anderen Stadtteil zu transferieren, glaube ich, ist jetzt nicht was, was grundsätzlich gleich von vornherein passieren würde, um ehrlich zu sein. Let's get serious. Es hat 2, 3 Bemerkungen schon gegeben. Ich habe natürlich viel mehr, da können wir vielleicht noch drauf kommen. Here is a plan to build very symbolic for my taste. Ein Institut für deutsche Sprache, well-known, Leibniz-Institut. Ich selbst habe Sprechwissenschaft studiert, ich kenne das sogar aus Halle, es hat einen überregionalen Ruf. So everybody knows this institute, so it needs probably also a very representative place. But this is also one. And in my town where I come from, this is Halle, ich komme aus dem Osten, da haben diese Institute wie Leibniz, Max Planck, alle wunderbare Orte irgendwo in der Stadt, die sind aber kaum zu sehen und die arbeiten sehr gut. So it's possible that an institute could work in the shade actually, and it doesn't need maybe to be on the Neckar. That was a summary of a lot of meanings all over the place. Das könnte auch heißen, es kommt ja nicht hier hin, ne? Es kommt ja nicht hier auf den Platz, sondern Richtung Lidl. So why not to plan this as a... Like everybody, nobody wants to move here. Nobody wants to go away from here. Das könnte eine Entscheidung sein, die Geld wert ist. Ja? Die, viele Leute arbeiten hier umsonst. Ist das ein denkbares Szenario, mit dem Alter hier zu planen? Also grundsätzlich, Grünen, also mal um für die Fraktion zu sprechen, sind ja dafür und haben sich da auch vehement für eingesetzt in allen Bereichen, was die Ausschüsse betrifft, dass Alter auf diesem Platz bleibt. Was aber nach meiner Wahrnehmung, was man natürlich auch sagen darf und auch einfach mal zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass die, und da spreche ich das an, was du gerade sagst, die Idee, dass man beispielsweise so ein renommiertes Institut oder so ein Forum, das wird ja Forum der deutschen Sprache heißen, es gibt ja schon ein Institut in der Stadt, an einen Platz setzt, der sozusagen auch genau wie Alter auf einer anderen Ebene durchaus ein interessanter Melding-Pot für das Thema Entwicklung, Integration, Sprache sein könnte, ist natürlich eine Kombination, die man beides machen kann. Nach meiner Wahrnehmung, ich würde mich freuen, beides ist hier, Alter und nebendran das Forum. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es Möglichkeiten geben muss und ich glaube nicht, dass man Alter von hier vertreiben kann. Das wird nicht mehr funktionieren. Dein Wort in die Ohren des gesamten Gemeinderates, so that sounds like there is a chance. Do you see anything like support from the streets? There are 3,300 followers of this Alter Instagram account, for example. This is already kind of a 1% of the city, not so bad. So does it need support from here and how? Auf jeden Fall. Also es ist ja immer so, dass Initiativen wie diese oder auch viele andere immer davon ausgehen, was in der Stadtgesellschaft und im bürgerliches Engagement was passiert. Und es ist auch immer so, dass man nicht grundsätzlich davon ausgehen kann und ausgehen muss, dass eine Stadt, eine politische Entscheidung, eine Verwaltung grundsätzlich immer das gerne tut, was die anderen gerne möchten. Deshalb ist es ja aber oft genug auch so gewesen, dass durch Mehrheiten, die sich entstehen durch beispielsweise Grassroots-Bewegungen wie diese, Möglichkeiten schaffen, eine Institutionen an einem Ort zu lassen. Wobei ich persönlich habe die Diskussion gar nicht so gesehen, dass man davon ausgeht, dass das Forum der deutschen Sprache kommt und Alter wird vertrieben und muss gehen. Also so habe ich den Blickwinkel nach meiner Wahrnehmung nie gehabt, sondern der Blickwinkel ist, es gibt natürlich die Institution, die temporäre Nutzung dieses Platzes war von vornherein geklärt. Es war nicht so, dass man gesagt hat, ihr könnt so lange planen, wie ihr wollt, sondern es gibt Optionen für was anderes. Und da die jetzt so stark geworden ist, diese Option des Alters mit im Angebot für den Stadtteil, ist es für mich eine wichtige Institution zu sagen, wie kriegen wir das gemeinsam auf einen Platz hin? Und ich bin da optimistisch, dass das funktioniert. Sounds good. But maybe you recognize that you are also questioned. So support this initiative of the Green Fraktion at first, but it's actually yours. Wir senden gerade auf Bermuda-Funk. Für alle, die sich wundern, wie das geht, dass wir hier reden und auf dem Platz sind. Wir senden live mobil. Das sollte übrigens für öfter stattfinden in diesem schönen Radio. Vielleicht überhaupt immer von hier. Das ist ein Katzensprung, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht wahr? Wir kommen mal zu einem Begriff, der hier schon gefallen ist, und das ist der öffentliche Raum. Ich habe gerade mit Markus Sprengler gesprochen von der Fraktion Die Grünen hier im Gemeinderat und natürlich auch aus dem Viertel und sehr oft auf dem Platz. Und er ist auch noch hier. Wenn Sie Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, dann kommt einfach hier vor. Es muss immer ein öffentlicher Platz sein, so, geben zumindest, weißt du. Und sehr viele deutsche Städte, oder ich weiß nicht, so, es ist okay, ich war jetzt nicht in so viele deutsche Städte, aber in Mannheim zumindest, ich bin ja hier seit 6 Jahren, es gab nie einen Platz, wo du sitzen kannst, ohne zu konsumieren. So. Das ist voll schwierig zu finden und das ist voll schwierig vorzustellen. Eigentlich, aber das sollte ein Recht sein oder es sollte einen Platz geben in jeder Stadt, wo das möglich ist. So. Weil nur so kriegst du so viele unterschiedliche Leute zusammen. So diesen, wie nennt man das, Obstsalat oder wie, weiß ich auf Deutsch, wie man das sagt. Aber so halt diese unterschiedlichen Menschen. Und dann kommt Kommunikation und dann kommt Auseinandersetzung. Es kommen Probleme, aber es kommen auch Lösungen. Das Problem ist halt so, natürlich in kapitalistischen Ländern oder so, halt, dass es halt öfter so getrieben ist, dass die Stadt, okay, irgendein freier Platz soll sofort so ein Institut der deutschen Sprache oder Institut der Blablabla Blablabla oder das oder das oder das. Aber was bringt es die Menschen wirklich? Guck dir diesen Platz an. Es bietet so einen Sportplatz für alle Leute, für jedermann in der Neckarstadt. Musik, umsonst, alles umsonst. Wo hast du das sonst? So, warum brauchst du immer einen Platz, der Profit macht? Warum brauchst du immer ein Prestigeobjekt? Warum nicht einfach einen Platz öffnen für Leute, damit sie einfach da sein können? So. Und ja, ich weiß nicht, Spaß haben, das klingt jetzt primitiv, aber es ist einfach. Also es gibt in Mannheim eine Genehmigung für Straßenkunst, für Instrument und Gesang. Und ich komme aus Berlin, berufstätig, und bin in Mannheim allerdings geboren. Und zu meiner Zeit, Ende der 70er und in den 80ern, da war es gang und gäbe, dass man auf einer Pappe Breakdance tanzen konnte mit Kofferradio. Allerdings ist es so, dass in Berlin das kein Problem ist, wenn man ohne Kofferradio tanzt und dazu rappt. Also für ein Kofferradio braucht man in Berlin auch eine Genehmigung. Es reicht aber, wenn ein Breakdancer diese Genehmigung hat und dann kann die Gruppe von Breakdancern mittanzen. Allerdings ist es in Mannheim so, man darf auf der Straße tanzen, aber sobald man einen Hut hinlegt, um Geld zu sammeln, ist das gar nicht möglich, weil es gibt auch keine Genehmigung für Straßentanz. Die Genehmigung in Mannheim, die man sich kaufen kann oder erwerben kann, kaufen ist vielleicht schlecht gesagt, trotzdem gilt 4 Stunden in der breiten Straße und in den Planken oder auf den Planken. Und selbst wenn man nur Moonwalk tanzt und Tutting, also das sind platzsparende Tanzschritte, bei denen keiner einen Fuß abkriegt, wie beim Helikopter vielleicht. Naja, trotzdem, wenn die Genehmigung da wäre, dann hätten auch Breakdancer oder Robotertänzer Chance, in Mannheim aufzutreten. Yo, what's up? This is B-Boy Breakdancer and I'm about to rip shit up right now. But I'm not gonna dance in the radio. I'm gonna sing a rap song. Check my YouTube, Arno der Breakdancer 2020. Check my YouTube, Arno der Breakdancer 2020. Horch einmal, jetzt kommt die wilde Hilde. Was, so mein Gott, was führt sie nur im Schilde? Sag bloß, was ich im Schilde führe. Ich komme in dein Zimmer, doch ich öffne keine Türe. Ich bring den Reim und den Flow in dein Heim. Reimen kannst zur gleichen Zeit ein Kalkofen und Weinheim sein. Donner, Schock, aufgepasst. Jetzt kommt die Oma Hille mit dem Stocken ganz krass. Mit der geilen Hornbrille, sie tritt kräftig aufs Gas von ihrem BMW. Als Beifahrer neben mir sitzt Dano Rake. Oma Hille ist auf Zack. Hau ab, der lahme Fuck. Auf der rechten und der linken Straßenseite gehen wir ab. Das Lenkrad ist ja nicht so gut wie das Gaspedal bekannt. Und sie übt sehr fleißig fahren wie in England auf dem Berg und im Tal. Und natürlich am Hang werden die Kurven gekratzt, auch wenn man nicht rumsehen kann. Der Beifahrer wird dabei regelmäßig schockiert, weil sie sich zum Beispiel für ein Flugzeug interessiert, dass da draußen am Himmel fliegt, wie sie gerade in der Kurve liegt. Das ist ihr ganz egal, so dass sie die nicht ganz kriegt. Wir holpern übers Gras. Ich glaube, das macht ihr Spaß. Sie sagt, au, Wetter, und geht wieder aufs Gas. Einkaufen, Leinsamen und Butter. Im Reformhaus treffe ich Martin Luther. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Mama, Platz, ich komme da nicht rein. Platz ist mir ganz egal, ich will nur ins Kühlregal. Habe keine Wahl, gehe ich zur Aral. Reim in Mannheim ohne Mikrofon. Martin sagt, das ist die neue Reformation. Ich sitze im Käfer und starte den Motor. Dass er ab und zu ausgeht, kommt halt vor. Ich fahre langsam neben mir, mein Mäuschen. Die Ampel wird grün, doch wir machen ein Päuschen. Jetzt stehen wir auf der Kreuzung und ich chill mich. Hub, Konzert, doch der Motor will nicht. Wer seinen Käfer liebt, der schiebt. Und dann springt der Motor irgendwann wieder an. Breakdance, many people ask. Buddhist ist. I'm about to run my business, showbiz off the 80s, but Mosquito Smile can't earn a lot. B-Boy Arnold said what I said, I'm always dancing the same bit. Big cash goes to the crow. I'm a soloist, got nothing new. Suis le rappeur qui ne connaît pas la peur. Quand je fais ma musique, je la fais avec mon cœur. Back son and back have a chock, said Jack. Benevin, get a jam, challenge schmack. Bugün have a chock, yamolu, sad, catch challenge, me yarsen, jansu. Gelo chuck, gelara bear. Hadi bye bye, eagle nair. Colin the bilans glare. Nedir bugis. Ellie Glare, the gas station is the place with the flat ground. I'm dancing on the concrete to the bass sound. My homegirl has the right music in the store. She wonders what the breakdance movies are for. But I'm earning small cash and buy coffee to drink. Petrol perfume makes the exhaust pipes stink. My YouTube link is on flyers that I cut. Drunken chillers watch me dance sitting on their butt as I fly. Arno, der Breakdancer 2020. Ich finde, der öffentliche Raum gehört den Bürgerinnen und Bürgern der Städte. Den Menschen, die quasi auch diesen Platz nutzen. Und das muss auch so bleiben. Also ich empfinde das, also ich komme ja auch vom Skateboarding und ich habe mich da auch viel im öffentlichen Raum beschäftigt. Und das ist, ich erzähle dann immer gerne das Beispiel auch hier in Mannheim, dass die Skateparks gerne an den Rand gedrängt werden, so, weil das natürlich nicht stört, die Lärmkulisse und so weiter. Aber man sieht es hier, die Leute sind einfach in der Stadt. Ich will mich nicht irgendwie auf dem Feld aufhalten und sagen, okay, hier versammeln wir uns. Wir versammeln uns da, wo die Wege am kürzesten sind. Und ich glaube, dass man diesen Ort, also dass man öffentliche Räume einfach den Menschen zur Verfügung stellen muss. Offene Räume, also teilweise unkommerzielle Räume, so, wo halt einfach sich alle Altersgruppe Hinz und Kunz sozusagen daheim fühlen. Und nicht kapitalistisch überdreht sozusagen. Also dass man dann Bier für 6 Euro kriegt oder so, sondern alles so zum Selbstkostenpreis, beziehungsweise so, dass das Publikum sich mit integriert und auch mithilft. Also das ist, finde ich, wertvoll. Und nicht alles überverwaltet und überstrukturiert, weil das ist das Problem, dass alles viel zu arg strukturiert wird. So. Letztendlich muss man es auch politisch lösen. So. Also multiple Aufgaben sozusagen. Es sollte halt erstmal irgendwie die Priorität auf finanziell so auf sowas gelegt werden. Also es sind immer Finanzen das Problem, gerade durch die ganzen Ökonomisierungsprozesse, wo dann halt in sozialen Punkten gespart wird, um anderes voranzubringen. Und das ist halt genau das Problem, weil wenn letztendlich in solchen Momenten auch finanziell unterstützt wird und so dadurch dann ein Raum geschaffen wird, da verstehen sich die Menschen von unten einfach besser. Und gerade das, was halt in der Gesellschaft irgendwie notwendig ist, sollte ja auch ins Politische irgendwie übersetzt werden. Das heißt, gerade irgendwie solche Initiativen, die das dann auch in der Politik widerspiegeln und dann sagen, okay, es muss aber was passieren. Und ich glaube nicht, dass es da eine Strategie gibt, sondern halt eher einfach ein Austausch stattfinden muss. Und zwar von Politik oben und Gesellschaft unten quasi, dass sich das irgendwann auf einer Ebene auch bewegt. Aber das ist vielleicht auch Wunschdenken. Naja, es kommt eben jeder vorbei und alle werden darauf aufmerksam. Und wenn wir jetzt auf Instagram was posten, dann sehen das eben nur die, die uns folgen oder so. Und hier kommt einfach jeder vorbei und kann uns sehen. Und wir sind einfach öffentlich sichtbar mehr, ja. Gibt es eine ideale Stadt? Ich meine, die Städte von heute sind ja eigentlich relativ, so wie man sie konstruiert und so weiter, sehr menschenfeindlich, ne? Also ich würde sagen, mehr Grün auf jeden Fall. Und mehr so Plätze wie hier, wo die Menschen nicht jetzt wegen dem Kommerz zusammenkommen, sondern zusammenkommen, um Seelenverwandtschaften aufzubauen und sich zu verständigen auf eine Weise, die wahrscheinlich kein Sprachinstitut irgendwie hervorbringen kann oder irgendwelche Professoren, die vielleicht studiert haben. Nee, hier ist es, glaube ich, sowas wäre eigentlich die Sache, sowas zu fördern. Eigentlich so wie hier, ja. Freiräume zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, ohne jetzt kommerziellen Hintergründe zu haben. So, ne? Wäre diese Kälte nicht ein Grundzug der Anthropologie, also der Beschaffenheit der Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft tatsächlich sind. This coldness were not a fundamental feature of anthropology. That is, the nature of human beings as they are really in our society people would not be essentially indifferent to what happens to anyone else, except to the few people who they may face in person. Wären also nicht die Menschen im Grunde gleichgültig gegen das, was mit allen anderen geschieht, außer den paar, mit denen sie eng und womöglich durch Interessen verbunden sind, so wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Die Menschen hätten es dann nicht hingenommen. Auschwitz would not have been possible. People would not have accepted that. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlich isolierten Konkurrenten, ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alle zusahen und keine sich regte. The coldness of the social monad, the social competitor, is the prerequisite for everyone watching and nobody intervening. Nun, meine Damen und Herren, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht die Liebe predigen, deshalb, weil ich es vergeblich halte, sie zu predigen, und auch, weil keiner das Recht hätte, sie zu predigen, weil jener Mangel an Liebe, ich sagte es schon, der Mangel aller Menschen ist ohne Ausnahme, so wie sie heute existieren. Please, ladies and gentlemen, do not get me wrong. I do not want to preach love, because I think it's in vain and because nobody has the right to preach it. Without exception, all people are affected by not being able to love. To preach love in those who are involved in this requires is a different character trait, because people are not able to love themselves and therefore are not very lovable. Liebe predigen setzt in denen, an die man sich dabei wendet, bereits eine andere Charakterstruktur voraus. Denn die Menschen, die man lieben soll, sind ja selber so, dass sie nicht lieben können und darum keineswegs so liebenswert. That was one of the great impulses of Christianity, that it felt the all-pervading cold and tried to change it. But this attempt has been in vain because it did not touch the social conditions that the cold produces and reproduces. Perhaps the warmth among the people that everyone craves has never been. Das war einer der großen Impulse des Christentums, dass es die alles durchdringende Kälte gefühlt hat und versucht hat, sie zu verändern. Aber dieser Versuch, und ich glaube, das muss gesagt sein, ist vergeblich geblieben, weil er nicht an die gesellschaftliche Ordnung rührte, welche die Kälte produziert und reproduziert. Except perhaps for small groups Vielleicht and maybe some ist die Wärme savages. Unter den Menschen, nach der alle sich sehnen, außer in kurzen Perioden und ganz kleinen Gruppen, vielleicht auch unter manchen Wilden, bis heute überhaupt noch nicht gewesen. If anything can help against this coldness as a condition of evil, it is the only thing in their own condition and in their own realm that is the only way to deal with it. Wenn irgendetwas helfen kann gegen diese Kälte als Bedingung des Unheils, dann ist es allein die Einsicht in ihre eigenen Bedingungen und der Versuch, im individuellen Bereich Möglichkeiten zu schaffen, die dem entgegen sind. Man möchte glauben, je weniger in der Kindheit versagt wird, je besser Kinder behandelt werden, umso mehr Chance sei dazu. Aber auch hier ist vor Illusionen zu warnen, nicht nur deshalb, weil Kinder, die gar nicht die Grausamkeit und Härte des Lebens erfahren, dann, wenn sie aus dem Geschützten entlassen werden, erst recht der Barbarei ausgesetzt. One would like to argue that this would be possible in childhood, but here too many hopes are to be warned, for children after their time of innocence are exposed to the same cruel conditions that create the general cold. Ich habe mich ja eigentlich auch gefragt. Also was ist fremd? Fremd. Fremd. Fremd. Fremd. Fremd. Fremd. Fremd. Fremd. Fremd. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked When you're unwanted, streets are empty. Ja, ich habe gedacht, ich packe die Gelegenheit mal eben beim Schopfe, um noch eine Frage zu stellen. Als ich so zugehört habe, da habe ich mich nämlich gefragt, als wir von der Koexistenz des Instituts für deutsche Sprache und dem Alter hier gesprochen haben. Das klingt super, Koexistenz, das klingt gut, als könnte man da vielleicht tatsächlich auch irgendwie Synergien rausholen und so weiter. Aber was ich mich frage, wenn ich das so sehe, ist, ich habe das Gefühl, dass dieser Ort total davon profitiert oder total davon lebt, dass es hier so viel Raum gibt. Wie viel Raum braucht denn so ein Ort wie ein Alter, damit, wie der Alter, damit das überhaupt funktionieren kann? Also gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass ein Ort wie Alter eben diese Fläche braucht, wenn man mal von Vereinen, von Sportvereinen mal als Gegenbeispiel nimmt, die Riesenflächen, drei Sportplätze, ein Vereinsheim, was auch immer haben, dann ist es ja sozusagen ein durchaus ähnlicher Vergleich, der zwar jetzt inhaltlich anders ist, aber auch ähnlich funktioniert. Und ich glaube grundsätzlich, man kann, und das ist ja dann auch genau die Krux, über die wir diskutieren, nicht ein Alter einfach stauchen und sagen, ihr habt jetzt noch ein Viertel der Fläche, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt weiß, dass der Austausch zwischen den Institutionen, sagen wir mal Forum Deutsche Sprache und Alter, noch nach meiner Wahrnehmung, oder wie ich höre, noch gar nicht so richtig vorangeschritten sind. Also diese Koexistenzfrage, die hat sich ja noch gar nicht, oder haben sich beide noch nicht wirklich gemeinsam gestellt. Und solange das nicht gestellt wurde, bin ich der Meinung, sollte man auch nicht drüber sprechen, ist der Platz zu klein oder ist die gemeinschaftliche Möglichkeit zu arbeiten nicht vorhanden. Also da bin ich noch nicht so ganz, da bin ich noch nicht dran an dem Punkt. Ich glaube, das dauert noch. Okay, dann muss ich mich noch gedulden. Ja. Dankeschön. Danke dir. Eines der ausstrahlenden Radios verlässt uns jetzt gleich und deswegen möchte ich es gar nicht vermissen, euch etwas vorzustellen, was heute Nacht entstanden ist. Von Felix, vielen Dank. Du hörst uns ja nur im Radio. Felix, ein Dauergast hier am Platz, am Alter, von dem wir senden. Wir sind am Alter, Baby. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt. Zeit, dass jemand ihn drückt. Am Alter, Baby. Wir sind am Alter, Baby. Am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück. Wir sind am Alter, Baby. Am Alter, Baby. Am Alter, Baby. Am Alter, Baby. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt. Zeit, dass jemand ihn drückt. Am Alter, Baby. Wir sind am Alter, Baby. Am Alter, Baby. السلام عليكم اني ملك اني 14 واني نحب العالم هذا هلا todos que me están escuchando ahora que vengan al alte Messplatz aquí a la Rodelbahn del scooter. It's always about language, it's always about how you express things, you know, Arthur Rimbaud said, without language I am blind. And the way politicians use language, the way you use certain words, like Leitkultur, Integration, Zeitgeist, whatever it is, they use these fancy words that actually don't have any meaning or have the meaning that they assign to it. It's a power thing. It's a power structure, how you use words. It is propaganda in the end. It's everything, how to dress, how to eat, how to behave, how to ride the bicycle, everything. Yeah, it's true. Sometimes the teeny tiny babies are like more adults than the adults. Like, it's just a fact. Some adults just act like they are babies, and some tiny babies, like adults would say, are more adult in the brain. They're older than the old people. Like, it doesn't even make sense. Schon eigentlich, aber ich denke, dass es eben was ist, was von der Gesellschaft kommen muss und was man nicht erzwingen kann. Und generell halt offen auf alle Leute zugehen und versuchen, eben offen den anderen gegenüber zu sein, und dann sind die vielleicht auch offener einem selbst gegenüber. Also vielleicht eine Einstellung, die man eben bringen muss. Shout out to Mannheim City 68. I love you all. This is the best city in whole Germany. Can't compare that to other ones. Wer zählen Sie? 1 Milliarde Varianten der gleichen Urgeschichte. 1 Milliarde Stimmen vereint in Polyphonie. Ein hormoner Ranz bekritzelt seinen Kiez. Lediglich eine Ecknotiz, doch bald kreisen Infos wie Techno-Beats. Bis wir glauben, es sei Real-TV. Ist es Spielzeug oder Spiegelfechterei? Ist es Wahrheit, Pflicht oder Blechträumelei? Wer gehört zu mir und wer gehört hier wohin? Wer sind wir und wo streben wir hin? Mit Fabeln und Sagen stopfen wir die Lücken, während wir unser Leben puzzeln, Lebensläufe gerade rücken. Jede Geschichte ist pulsierendes Vermächtnis, neue Sedimentschicht im Kollektivgedächtnis. Von der Bettgeschichte zum Kinderbett, vom Lagerfeuer zum Tinder-Chat, vom Beichtstuhl zur Stammbar, vom Hörsaal zum Altar weht und raunt. Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie ein Pfauenrad entfalten wir unsere Narration. Wir diktieren Gefühle mit dem Megafon. Es sind hingeworfene Krumen, denen wir folgen, unsere Köpfe sind voll davon, denn hier wird bedeckt, lackiert, verhüllt und belogen. Quasselstrippen werden hier gezogen, wir sind Influencer, die erschaffen und vernichten. Doch zu jeder Geschichte gibt es Gegengeschichten. Von der Bettgeschichte zum Kinderbett, vom Lagerfeuer zum Tinder-Chat, vom Beichtstuhl zur Stammbar, vom Hörsaal zum Altar weht und raunt. Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wisst ihr, warum wir beieinander bleiben? Trotz der dort draußen sich bietenden Möglichkeiten? Warum wir uns bemühen, Angeknackstes zu heilen, unermüdlich an bröckelnden Kanten feilen? Porös und doch zuweilen Fundament. Einzigartige Verbindungen mit deinem Element, von der Bettgeschichte zum Kinderbett, vom Lagerfeuer zum Tinder-Chat, vom Kanzel zu Tresen, gesprochen, gelesen, gelebt, gewesen. Am Ende sind wir alle Fabelwesen. Der Verein gegen Müdigkeit kann sich glücklich schätzen, Paula zu haben, weil damit ist die Müdigkeit ja schon erledigt. Was hat euch eigentlich zu diesem Vereinsgründen getrieben? Also wo war denn das Manko? Man handelt ja immer nur, wenn man was ändern will. Puh, gute Frage. Unser Vereinsprogramm ist ja auch sehr weit gefächert. aber tatsächlich, diesen Sommer ist ja unser Thema Empathie. Und es war einfach so dieses generelle Gefühl, dass Empathie in vielen Lebensbereichen einfach fehlt. Also dass die Leute wesentlich

Gefühlen von tief empfundener Abwehr, von Abscheu, von Wut und Ohnmacht wird er sich kaum erwehren können. Wer sich der Welt, wie sie ist, öffnet, den quält sie leibhaftig, denn sie ist das Leibhaftige. Wer sich aber angesichts dessen verschließt und das Leiden verdrängt, der verkümmert in der unmittelbaren Anpassung an die herrschenden Feindseligkeiten, an die Feindseligkeiten jeder individuellen Regung gegenüber. Er wird überhaupt nichts mehr empfinden, von nichts mehr leidenschaftlich berührt werden. Angesichts dieses Konflikts wird allgemein vorgezogen, sich anzupassen. Der tatsächliche Verlust und der Mangel an Wärme, an Zuneigung, an Achtsamkeit, an Leidenschaft und Empfindsamkeit im Allgemeinen, der so tief in das Besondere einschlägt und ihm seine Gestalt gibt, bildet die Grundlage für eine Trauer, die im wahrsten Sinne das Herz zerreißt. Aber das Problem hier werden wir jetzt auch haben, dass hier dadurch wieder auch eine neue Priorität entstanden ist, dass jetzt hier das Institut für die deutsche Sprache auf unserem Gelände quasi bauen darf. Das heißt, wir werden einen Teil des Geländes dadurch auch verlieren, müssen dann Ende nächsten Jahres oder Anfang 2023 dann umziehen auf den Gelände Alter Bahnhof. Was dann noch übrig bleibt, müssen wir gucken. Und wie man das dann auch ins Neue gestaltet, das sind jetzt die Kollegen und die vom Verein schon dabei, schon die ersten Vorbereitungen quasi schon zu treffen mit neuen Projekten. Aber das wird sich das Bild nochmal ändern, weil ich denke, jetzt läuft es ja noch unter Alter, was damals gewählt wurde, weil es ein Begriff ist, wie alter Messplatz, alte Feuerwache, alter Bahnhof. Und dann kamen die Kollegen auf die Idee, dann nennt man es einfach Alter, da weiß jeder Bescheid. Und wird aber dann im neuen Projekt dann unter Oase laufen. Ja, also da wird sich schon wieder einiges ab 23 ändern. Das ist von der Stadt. Da haben wir also vom Verein ja keinen Einfluss drauf. Die haben versucht zu sagen, was wir noch dringend brauchen. Deswegen auch diese Aktion mit der Farbfläche. Zu sagen, einmal ist es Sportgelände, wir haben es aber auch gleichzeitig Kunstgelände, weil wir haben das Einraumhaus, wo auch Künstler Sachen ausstellen oder die Außenbemalung machen. Und wenn das Gelände auch noch wegfallen würde und das Haus weg müsste, weil durch die ganzen Bauarbeiten und so weiter, dann würde also einiges einbrechen. Sei es im Kunstbereich, sei es aber auch im Sportbereich. Ich habe schon mit Leuten unterhalten hier und die sagen, ja, können wir nicht noch eine Petition machen? Dann habe ich gesagt, da sind wir vielleicht ein bisschen spät dran, weil die ganze Geschichte ist ja eigentlich durch. Das heißt, vielleicht gibt es noch eine Lösung, da müssen wir mal gucken. Und ich denke auch, dass man die Leute hier sogar mobilisieren könnte, wenn man wirklich sagt, Leute, so sieht's aus, wir werden Einbußen haben, wir müssen uns einschränken, wir können das nicht mehr so umsetzen, wie wir uns das oder auch die Leute hier vorstellen. Ob man da nochmal entweder in Form einer Petition oder vielleicht sogar Demonstration einfach mal noch gucken muss, was noch machbar ist. Ich kenne ja auch viele jetzt in den 3 Jahren, die ich kennengelernt habe. Ich kenne ja so wieder die Hintergründe von manchen und das stimmt wirklich. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe hier nicht nur alte Freunde, sondern auch neue Freunde kennengelernt. Das ist einfach diese Integration hier, die funktioniert sehr gut. Natürlich gibt es auch immer negative Geschichten hier, die wir haben. Das heißt natürlich mal Krawall, dann haben wir Problem nachts, vor allem wenn wir natürlich nicht da sind, dass dann hier Alkohol getrunken wird, Glasflaschen auf dem Gelände rumliegen, kaputte. Das gehört wahrscheinlich immer irgendwo dazu, bei so jedem Projekt, wo es diese kleineren Probleme. Aber ich denke, wir haben es doch im Großen und Ganzen gut in den Griff bekommen. Das sind eher kleinere Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder wegen Alkohol, dass da jemand vielleicht wirklich mal sauer wird, was hinschmeißt. Aber das sind die normalen Geschichten. Aber jetzt was mit Rassismus betrifft, würde ich sagen, hier haben wir eigentlich kein Problem. Bundesweit gesehen, natürlich, da macht die Politik viel Probleme, wie sie das ganze Thema verkauft einfach. Und dass da eher so diese Spaltung der Gesellschaft nachher kommt. Ja, da kommen so viele Flüchtlinge und die nehmen uns die Arbeit weg. Oder die kriegen ja nur, die kommen hierher, haben nichts, kriegen aber gleich Geld und wir Deutsche kriegen das nicht. Das sind so die typischen Themen, die ja immer wieder alle 4 Jahre immer wieder auftauchen. Und ich denke, das sind noch viele Falschinformationen, die auch noch laufen, wo die Leute gar nicht wissen. Weil ich habe zum Beispiel auch ungefähr 4-5 Monate als Ehrenamtlicher in Benjamin Franklin gearbeitet mit den Flüchtlingen und habe da in der kurzen Zeit auch sehr viel über die Geschichte erfahren, über die Geschichte der Menschen, dann die Probleme, die sie mit Institutionen haben, Probleme mit dem ganzen Papierkram, dass sie dann irgendwie nach Karlsruhe müssen, oder manche müssen nach Berlin extra, um das alles zu machen. Und wenn man das alles mal, die Zusammenhänge mal kennt, was da eigentlich wirklich menschlich auch dann läuft, denn da würden auch viele andere Menschen vielleicht umdenken. Aber das sind halt zu wenig Leute, die einfach diese direkte Erfahrung machen. Die anderen kriegen es nur übers Fernsehen vermittelt, aber dann mit einem falschen Bild. Probleme kann man nie auf null reduzieren, aber zumindest mal so, wie es hier ist. Also wenn das wirklich so, wie du sagst, auch für Mannheim, sagen wir mal, Beispiel noch 2-3 Anlaufplätze hätten. Mannheim ist groß, wir haben verschiedene Vororte noch. Hochstädt zum Beispiel ist ja auch noch so ein Brennpunkt. Und ich denke, das würde einiges an Problemen reduzieren. Nicht alle, aber einige. ich meine, ich mache diese Arbeit jetzt 3 Jahre und ich bin froh, also wirklich, dass mein Chef mich da entsprechend für dieses Projekt eingestellt hat, weil ich bin ja nicht ehrenamtlich tätig, sondern ich bin angestellt, weil ich ja auch 6 Tage die Woche entsprechend hier auch so ein bisschen das Aushängeschild bin, das einfach als Ansprechpartner, dass die Leute wissen, 6 Tage ist jemand da und ich kenne dadurch die Leute auch viel besser, wenn ich ja regelmäßig da bin. Und dass einfach hier ein Platz ist, dem man herkommen kann, wie gesagt, auf der einen Seite erstmal ein bisschen auch mal Ruhe abschalten kann, dann neue Menschen kennenlernen kann, auch deren Weltsicht, Sichtweisen, Lebensweisen, was immer hochinteressant ist, wo man auch wissen sollte einfach, was da bei jedem anderen so im Hintergrund eigentlich wirklich für eine Geschichte herrscht und besteht. Und dann, wie gesagt, das Angebot für die Kinder einmal, was alles mit Sport zu tun hat, sehr wichtig, weil einfach, wir wissen ja durch die Corona-Zeit, durch Handy-Probleme, dass die Kinder oder einige zu wenig Sport machen. Aber hier wird es wirklich gut genutzt, selbst dass Kinder sogar ihr Handy als Pfand abgeben und es also gar nicht während dem Sport benutzen. Da würde man sagen, wirklich, das gibt's, ja. Also das ist schon mal eine positive Sache. Und dann vor allem das Kulturprogramm, was wir jedes Jahr anbieten. Auch dadurch kommen wieder viele, auch die ältere Generation, hier sehr gerne her. Und deswegen ist es eine bunte Mischung von jung, also von Kleinstkindalter bis hin zum ältesten Teilnehmer hier, der bei dem Trommelkurs mitspielt, der ist nämlich 90. Also da sieht man, dass eigentlich wirklich hier die Kultur hier in dem Bereich lebt eigentlich. Nicht nur gezeigt wird, sondern auch lebt. Ich finde diese ganze Politik, diese ganze Kram einfach ein Bullshit. So, ich kann nicht wählen in Deutschland sowieso, weil ich ein Ägypter bin. Ich habe noch keine deutsche Bürgerschaft, aber ich würde nie wählen. Ich finde Politik zum Arsch. Ich glaube, wenn sowas passiert, so wie das hier, das wird nicht von der Politik kommen. Das soll einfach so kommen von Leuten, die Lust haben, sowas zu gestalten, wie dieser Verein hier. Die sind ja eigentlich keine Politiker. So, die meisten guten Sachen entstehen ohne Politik. Erst wenn die Politik sich einmischt, dann wird dieser Platz oder werden solche Projekte ruiniert. Nicht nur Politik, sondern auch Wirtschaft oder Kapitalismus allgemein. So, wenn das kommt, dann ruiniert das alles hier. Die Gentrifizierung treibt das hier. Die Politik, diese Einmischung hier zum Beispiel in diesem Platz von diesem Institut halt so, das von dieser Leibniz-Institut halt so, und es soll hier ein Institut der deutschen Sprache gebaut werden. Geplant ist es nächstes Jahr. Im Herbst, glaube ich, so. Genau, das hier, ich weiß nicht, 5- oder 6-stockiges Haus so gebaut werden soll. Haus der deutschen Sprache, haben sie gemeint, ein Institut der deutschen Sprache oder Forum der deutschen Sprache, ne? Auch so diese Wortmorphierungen, um das so annäherbar zu Leute und so halt zu machen. Ehrlich gesagt, ich habe kein Programm gelesen, ich weiß nicht genau, was sie machen möchten. Die haben auch nichts gesagt oder es steht nichts so oder ich habe von nichts gehört, so was genau der Programm sein soll. Aber da ja hier dieser Platz war eigentlich zur Zwischennutzung gedacht am Anfang, als Alter hier kam, dann wurde es verlängert, weil die Stadt fand es auch super, was wir hier machen und die Leute, die ganze Nachbarschaft hier in der Neckarstadt. Sehr viele Leute profitieren von diesem Platz. Dann hieß es dann, ja, es wird ein neues Haus gebaut, Institut der deutschen Sprache, und ihr müsst halt so umziehen. Wurde nur gesagt, so und ihr müsst halt umziehen. Okay, wie weit, wann, wie genau, was kommt da, können wir kommunizieren? So gab halt nichts eine lange Zeit. Bis jetzt dann also die gemeint haben, ja, die Fläche, es ist noch in Verhandlungen so, ich will jetzt nicht Definitives sagen, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass halt diese Fläche halt so, ein Drittel davon werden wir nur bekommen und das heißt hinter die Toiletten. Das heißt, der Basketballplatz, die Tischtennisplatten, hier diese Bühne, das alles muss halt weg. Das gehört dann zur Baustelle. Hier möchten die Menschen sein. Hier kommen Menschen unterschiedlichster Couleur zusammen. Und das gibt es in Mannheim oder eigentlich woanders in Deutschland. So außer Berlin, Köln, München jetzt so nicht. Und wenn wir eine Großstadt werden wollen, so beginnt es, Herr Bürgermeister. Ja? Es ist hier, das ist die Innenstadt. Hier ist die alte Feuerwache, Neckarstadt West, Jungbusch. Das ist eigentlich der perfekte Platz für sowas. Ja, also hier soll nächstes Jahr komplett der ganze Alter abgerissen werden und ein Tempel hingebaut werden. Ne? Und ja, und die wollen hier diese ganze Location einfach wegmachen. Ne? Dann habe ich mich mal umgehört, was es bedeutet. Kann ja alles Mögliche heißen, ne? Weil das soll wirklich hier angeblich der Alter abgerissen werden. Aber da muss man halt vielleicht auch mal mit dem Dings drüber reden. Ne? Die wissen da vielleicht mehr, ne? Weil es geht ja auch um denen, ihre Location. Ne? Ich meine, die geben sich auch so viel Mühe, dass es hier jetzt einigermaßen also nach was aussieht. Ne? Ja, jetzt haben wir wirklich also ein paar neue Locations sich etablieren können. Da gibt es ja jetzt noch da vorne das Neckarstadt West da. Ne? Das ist halt auch, da ist arschteuer. Ne? Die haben zwar ohne Eintritt, aber da soll arschteuer sein, habe ich jetzt gehört. Ja, weil hier hast du ja auch jede Menge Möglichkeiten, dich zu aktivieren. Ne? So, also ich fände es schon schade, ne? Weil gerade jetzt, also man sieht ja auch gerade jetzt durch diese Corona-Krise, ne? wie die kulturellen Beschäftigungen einfach zersetzt werden. Ne? So ging es mir jetzt wirklich. Also immer, wenn ich hierher gekommen bin, habe ich jemanden Neues kennengelernt. So, ne? Schon eine tolle Location eigentlich, so, um Bekanntschaften zu machen. Ne? So. Also ja gut, ich bin multilingual, also von daher, ich kann mit Sprachen gut aus. So. Ich habe 3 Sprachen auf der Schule gelernt. Und, ja. Aber mit Englisch kommt man ja hier eigentlich bei jedem relativ Bitte weit. Bitte, ne? Lasst diesen Platz so, wie er ist. Baut hier keine Häuser hin, verändert diesen Platz einfach nicht. Man dürfte die Flächen nicht kommerzialisieren. Also die müssen eigentlich frei bleiben. Die müssen zur Verfügung gestellt werden. Und das müssen auch partizipative Kräfte wirken. Also man muss den Leuten auch den Ort anbieten. Also ich glaube, das ist wichtig, ja. Für Mannheim wäre es nur ein Verlust. Alle Jugendlichen hier in Mannheim kommen hierhin. Ich kenne keinen Jugendlichen, ich kenne wirklich fast jeden Jugendlichen hier, der hier so gut wie jeden Tag ist, weil ich einfach schon so lange diesen Platz hier benutze, Basketball spiele, Tischtennis, was auch immer, Musik höre oder so. Und das ist einfach so dieses Familiäre, das Mannheim ausmacht. Wenn man die pessimistische Variante sieht, wir müssen dann Ende 22, Anfang 23 umziehen, dann geht es erstmal auf das Gelände vom alten Bahnhof. Wir brauchen natürlich aber ein größeres Gelände, deswegen auch die Aktion mit der Malaktion auf dem Gelände. Das ist also das Einraumhaus, Sportgelände und der alte Bahnhof dringend benötigt wird, zumindest mal noch um den Erhalt dieser ganzen Geschichte und um das Projekt, dass man da noch was vernünftig anbieten kann. Und dann fallen ja jetzt durch die Größe, die wir jetzt haben, fallen die Einnahmen vom Parkplatz weg, weil das war immer gedacht als Parken für den sozialen Zweck. Und das haben die Leute auch gesagt, das machen wir gerne. Also wenn es dafür ist, dann nutzen wir das auch und bezahlen auch gerne die Parkgebühren. Aber das würde dann schon mal wegfallen. Flächenmäßig fällt einiges weg. Und wenn wir, wie gesagt, nur noch das alte Bahnhofgelände hätten, wäre es höchstens noch ein Fünftel des Gesamtgeländes. Und da kann man nicht sehr viel Aktionen und Projekte machen, dann auf so einem kleinen Teil. Also ich würde auch irgendwie versuchen zu verhindern, dass dieser Ort irgendwie weggemacht wird, weil das ist der einzige Ort, wo man sich so wohlfühlen kann. Ich meine es ernst. Überall woanders sind die Leute nicht so nett wie hier und es ist einfach schön, hier zu sein. Ich würde irgendwie versuchen, eine Demo zu machen und dagegen anzukämpfen, dass Stadt Mannheim das irgendwie versucht wegzumachen durch irgendwelche Baupläne und so. Es mag vielleicht von politischer und gesellschaftlicher Seite vielleicht hinpassen, weil es ja hier im Zentrum an der Neckarstadt hier angesiedelt ist und die wollen ja hier auch entsprechend forschen über die deutsche Sprache, wie sich alles entwickelt hat. Aber trotzdem sagen viele Bürger hier einfach, erstens mal brauchen wir es hier nicht und zweitens gibt es noch andere Standorte, wo das auch möglich wäre hinzubauen. Also warum gerade hier auf dieses Stück, wo hier so viel Kultur ist und die Leute merken einfach, da nimmt man ihnen was weg, was sie jetzt in 3 Jahren erarbeitet haben. Es gibt haben. Hier diese Platzgrafik, dass dann hier das Forum hinkommen soll an den Lidl und hier wurde dieser Platz als Teppich zum Neckar bezeichnet in einem Diagramm, was er ja eigentlich schon ist. Und ich bin sehr gespannt, was die für einen Vorschlag hier machen. Weil der Teppich, das ist schon ein sehr bunter Teppich, der hier ist. Und ich weiß halt auch, dass der Alter verkleinert werden soll. Und dass halt gefühlt auch diese sportlichen Aktivitäten oder die Räume einfach kleiner werden, eingeschränkter. Also ich meine, es entsteht ein neuer Platz. Die Frage ist nur, wie wird er bespielt? Nur die Wahrheit ist ja eben die, es hat sich auch entwickelt. Es ist, man kann nicht sagen eine Lokalität in dem Sinne, es ist eine Örtlichkeit. Man geht hier hin, man hat einen Grundgedanken dahinter, es hat sich aufgebaut. Die Menschen haben eine gewisse Vorstellung, was man hat. Wie gesagt, der Gedanke einfach zu entspannen, frei von dem Konzept, egal was. Ich gehe in eine Kneipe, brauche momentan 1000 Restriktionen oder sonstiges, sondern einfach dieser Ruhepol, ja, der wird dann weggenommen. Könnten die mir bitte darstellen, ob es jemals einen anderen gibt, ob es irgendwas... Also verallgemeinern würde ich jetzt schon sagen, nach recht kurzer Zeit für die Verhältnisse, wie sich manche anderen Projekte entwickeln, würde Mannheim, wenn wir es verallgemeinern sagen, an sowas wie ein Gemeinderat, mega an Attraktivität leiden. Es ist eben wirklich ein Hotspot im guten Sinne geworden, ob für kulturelle Darstellung, das heißt sogar um Sport zu sehen. Du siehst ja bis 11 Uhr abends Leute Basketball spielen, die sich noch nie getroffen haben. Es gab hier, glaube ich, noch nie Lärmbeschwerden. Die Leute selber achten sogar darauf, soll mir bitte jemand noch irgendwo in Mannheim zeigen, wo die Leute, wenn die hier abends sogar noch Musik abspielen auf ihrer Box, darauf achten, dass bloß keine Nachbarn gestört werden, weil die Leute schon selbst die Intention haben, dass dieser Platz lebt. Das ist eigentlich quasi so, ja, da würde man gar nicht mehr formulieren oder versuchen, irgendwas darzustellen, sondern es wird wahrhaftig gelebt. Man will diesen Platz, man nutzt ihn, man möchte ihn. Würde man ihn wegnehmen, dann würde man wirklich was wegnehmen, was sehr viele Leute genießen. Jetzt ist gerade womöglich die unglaubliche Möglichkeit gegeben, mal zu beweisen, dass hinter all diesen polemischen Wörtern, hinter allem, was Politik eigentlich darstellt und momentan auch viele so empfinden, dass es eben keinen Konsens hat zum Regieren oder wirklichem Mitdenken, vor allen Dingen, das ist ja alles im Sinne aller Menschen, die hier in diesem Land leben. Dann tut es. Bitte fangt endlich mal darüber an, anstatt auf dem Balkon zu klatschen. Macht was Sinnvolles. Meine Güte, ich meine, im Grunde genommen ist es ja, darauf baut vielleicht auch Politik ein bisschen, dass man doch eine gewisse Darstellung da bringen muss. Nur Darstellung bedeutet doch, dass man irgendwas verkörpert. Und momentan, so sag ich, und ich bin nicht alt, ich bin nicht unbedingt total drin in irgendwelchen politischen Interessen. Nur jetzt zur Zeit gibt es zum Beispiel keine politische Partei, wo ich sagen würde, die vertreten irgendwas, wo ich sagen könnte, okay, die stehen dahinter. Im Grunde ist es alles so ein bisschen wertelos. Einheitsbrei, ene mene mu, die Partei wähle ich. Und laut Parteiprogramm, wo jeder immer dieselbe Retour abzieht, jetzt schön noch vor den Wahlen, wo plötzlich alles gar keine Rolle mehr spielt, während ich mir denke, doch, genau jetzt wäre eigentlich der Moment mal zu sagen, werte Herren und Damen, zeigen Sie uns mal, dass wir überhaupt noch in irgendeiner Form ernst genommen werden. Und das sage ich jetzt nicht als jemand, der es abgehangen ist, wäre der schöne Begriff dafür, sondern wirklich als jemand, dass ich denke, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir ganz klar auch echte Gedanken über die weitere politische Entwicklung mache, weil ich werde damit mein Leben verbringen müssen. Ganz blöd, meine Generation genauso wie alle anderen. Wir werden die netten Kosten ausbaden dürfen, die jetzt auf uns zukommen. Und irgendwelche Ansprachen, Versprechen, die wirklich nur zum Ziel setzen, am Ende sich selbst zu beschönigen, weil genau so kommt es am Ende an, finde ich das. Ich fände das ja super, wenn man mitreden dürfte. Einfach nicht also, richtig. Ich finde, genau das ist ja das, was wir eben gesagt haben. Man muss von, also es darf nicht von oben nach unten quasi stattfinden, sondern von unten nach oben. Also man muss die Leute, die jetzt hier abhängen, alle fragen, was sie gerne, was der Platz ausmacht. Und das macht ihr ja auch mit dem Radio. Merci. Und da findet man dann auch bestimmt raus, was dieser Platz braucht. Und man wird rausfinden, dass er so, wie er ist, super ist. Ja. Und da kann man sich das ganze Geld sparen, was man für neue Grünflächen und Sonstiges. Man kann das Forum einfach dahinstellen. Das sagt ja auch niemand, was dagegen. Aber man kann trotzdem diesen Platz lassen, weil hier sprechen die Leute im Dialekt in anderen, in so vielen Sprachen miteinander. Das ist doch, um was es geht. And it's not only about signing a petition, and it's not only about rumors, it's about showing that you need this place. We are broadcasting from Alta in Mannheim, and who does not know this place has to come here immediately. Just cross the bridge. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run. or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Yo, what's up? This is B-Boy Breakdancer, and I'm about to rip shit up right now. But I'm not gonna dance breakdance on the radio. Check my YouTube, Arno der Breakdancer 2020. Check my YouTube, Arno der Breakdancer 2020. Baby, I keep forgetting we're not in love anymore. I keep forgetting things will never be the same again. I keep forgetting how you made that so clear. I keep forgetting every time you're near. Every time I see your smile, hear your holler, wishing you could only stay a while. Girl, I know that it's hard for you to see the things we are going to. I know you're not mine anymore. Anyway, anytime, blame it all on mine. I used to work as a dancer, but the time is gone. Injuries kept me not to get it on. Munich is the terror, I had my education. After that came a kid situation, full-time job in a small company. Five couples didn't break when we stomped our feet. Folklore and classical ballet was the task. We also danced poppin', which made us blast. Moves into another dimension. Robot and moonwalk within belly tension. This company had a good atmosphere, and I'm rapping on the street, which somebody would care about breakdance. While I'm MC talking, popping and dime stopping and moonwalking, trot, skateboard and BMX. Now I'm back as a flex. Check it out. YouTube, Arno, the Breakdancer 2020. He will come along. You can speak to Arno directly if you like and see him dancing maybe. We talked a lot about who is owning spaces and who is using spaces and what is a city for us and is there a right for everybody on the city. Here on Alta, I got to know a lot of people in this week. One of them is Tommy, who's sitting next to me. What would be your favorite city? Like not city in the sense of I like New York, I like this, I like that, but how would a city look like if you could create it like you would like it? It's a good question. I think it would be more areas like park areas, so we can have more fresh air. You know, it would definitely be no industries in the near. Like a BASF or MVAVA, because it's useless to me. Because it's respectless the way we're treating the environment nowadays. So anything harmful, a lot of cars, it won't be, I mean, public transportation will be available. Bicycles, these scooters was a great idea, so probably be pretty much filled with things like that. Might be that's a contradiction to a capitalist environment where it's all about property. And could you imagine that inside a capitalist city? Or would that be without market, let's say? Marketing would be a mandatory plus, but it's the way it's being marketed. I mean, for capitalism, the rich always get richer. That's in effect. But you would need a form of it. But how would you innovate that into a better system? That's above my pay grade. You can join the discussion here on Alta. We are still here together. And you could come along. There's nothing very significant except a nice small glass car, which is beautiful, from Verein gegen Müdigkeit. And this is Radio Empathy, because it's about empathy. I have one more last question to you, Tommy, that is this fact, which I find very, I don't know how offended, but very symbolic, that this Institute for German Language, the Forum for German Language, should replace something which we already called a nice place. What do you think about that? I mean, this the idea of replacing an altar with a language school is absurd. I mean, everybody out here speaks different languages and we get along perfect. Why would we need a school? And we have one of the biggest schools across the bridge, Autumn Academy. So why would we need any other institution? So maybe that's worth to ask a lot of people in Mannheim, because I think there will be a big majority who is also doubting that plan. And that might be a good advice also for the politicians, like Markus, who joined us here, and he's going into the Gemeinderat next and will say no changes to that place, just to let you know. I come back to a small advice collected on this place here on Alta about communication. And that's a direct present to the Institute for German Language. So let's listen what the people think about communication here. I wanted to ask you a question. Yeah. How do you get out of a situation that you, in which you don't want to be? What do you do? I go to Africa. Okay. Yeah. I have a house in Africa. Big house. Where? For my ex-wife and me. Big house. Very big house. In Ghana? Mm-hmm. Yeah. It's nice there? I like it, but also my wife and me, we are separated. I feel like you're doing empathy. Now, yeah? You think? Also es wird schon viel geredet, gell? Im Großen und Ganzen. Und gut, Leute, die nicht reden, die vereinsamen halt oder trauen sich nicht, was zu sagen. Gell? Das kann natürlich sein, ja. Hallo, ich habe das Gefühl, oder ich hab gerade das Gefühl irgendwie, dass ich nicht so richtig gehört werde oder ich, da nicht so das Interesse ist für meine Person auch, und wollte mal fragen, ob das so ist. Ob ja, so in der Art. Also wenn man von sich spricht, glaube ich, ne? Wie es einem geht, wie man sich fühlt und nicht so sehr einen Vorwurf draus macht oder sagt. Ja. So you want just a discussion, yeah? That's all what you want. It's not like... I mean, it's a choice. I don't know who chooses to take this place off or whatever, but it's like you don't really have the discussion about it, yeah, why it's happened. Yeah, I think, yeah, transparency is important, very important, especially in the politics. I think it's hard for them as well, because like everybody's, like most of the people, they just say, oh, it's their fault all the time. So if they make a fault, yeah, well, Entscheidung, decision, yeah, and it is wrong. Also wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen haben und es zugeben, dann haben sie leider einen Nachteil für sich rausgeholt. Und das finde ich, ja, das bringt natürlich die Leute dazu, einfach es für sich zu behalten. Und das ist natürlich dann schwierig. Ne? Dann muss ich mich für gut verkaufen, ob ich eine scheiß Entscheidung gemacht habe. Ne? Ist ja nicht so, dass jemand zugibt, ja, sorry, war vielleicht schlecht, vielleicht sollten wir daraus lernen, das wird so nicht passieren. Oder es ist oder es ist schwierig. Ja. Im Endeffekt müssen wir natürlich da auch ein bisschen unterscheiden zwischen Menschen, die wirklich wollen. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding. Ja. Motiviert sind vielleicht viele, aber es geht auch wirklich um das Wollen. Und oft ist es so, dass gerade die Menschen, die etwas wirklich erreichen wollen, dass ihnen ganz oft viele Steine in den Weg gestellt werden. Und also wenn ich selber für mich die Entscheidung treffe, dann lerne ich natürlich daraus. Das wäre ja doof, wenn ich zu sagen, nee, das ist alles gut. Ich habe das genau richtig gemacht. Aber ist halt natürlich schwierig, ne? Weil irgendwie, das stellt es mir nicht einfach vor. Aber ja, es ist natürlich nicht einfach für die und man hat auch selber vielleicht keinen Bock oder man. Aber ich finde, diese Diskussionen sollten einfach sein, das ist wichtig. Und einfach, wenn man ein Versprechen gibt, dass man sich auch daran hält und nicht einfach irgendwas erzählt und dann das Gegenteil macht, das verstehe ich nicht. Also allerdings, ne? Ich denke, gerade wenn wir genau sowas machen, wie wir gerade machen, sind es oft einfach Sprachrohre, die manchmal einfach doch dann die richtigen Personen erreichen, wenn die sowas hören. Und dadurch entwickeln sich halt natürlich Möglichkeiten und Gelegenheiten, die nur passieren, weil wir uns gerade austauschen. Und ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr wichtiger Schritt, sich zu unterhalten und wirklich sich zu unterhalten und sich auch auszutauschen sozusagen. Früher hätte ich dann gleich reagiert, hat gesagt, oh, du Arsch, kannst mich mal, ich gehe jetzt. Gleich diese Boom-Reaktion und dann bin ich weg. Heute ist es aber so, dass ich dann sage, ich halte erstmal inne, schaue es mir an und dann projiziere ich nicht gleich auf ihn und sage, du bist ein Arsch, sondern ich sage dann so, hey, das verletzt mich gerade, ich bleib dann bei mir. Ich bleib dann bei mir und sage dann, hey, das, was du gerade machst, verletzt mich gerade. Und dann schaue ich mir an, was er dazu zu sagen hat. Und dann meistens kommt dann dabei heraus, wenn man dann quasi bei sich bleibt, und das meine ich mit, ich kann jetzt heute nur bei mir bleiben, weil ich mit mir in Kontakt bin, dann kommt auch eine ganz andere Kommunikation dabei raus. Und dann entweder kommt es dabei raus, dass ich merke, oh, okay, also ohne die Person zu bewerten, sage ich, okay, die Person ist einfach in seiner Welt, der ist noch nicht reflektiert. Ich gehe einfach meinen Weg, sage, hey, war schön, dich kennenzulernen, ich gehe jetzt. Oder es kommt bei diesem Gespräch dabei dann heraus, dadurch, dass ich mich auch verletzbar zeige oder meine Gefühle zeige, macht das ja auch eine ganz andere Stimmung, also gibt es auch eine ganz andere Energie bei der anderen Person ab und die Person öffnet sich manchmal dadurch und dann findet man heraus, es war nur ein Missverständnis beispielsweise. Das nennt man so diese Triggerpunkte, ne? Also du wirst nur stark getriggert, wenn du im Endeffekt nicht reflektiert bist. Es beginnt wirklich immer mit der kleinen Arbeit und diese kleine Arbeit muss, sollte irgendwie geschätzt werden und gehört werden sozusagen. Ja? Und es reicht ja eigentlich nur, wenn das jeder einfach in seinem Umfeld machen würde mal. Ja? Du erzählst es jemandem weiter, ich erzähle es jemandem weiter und dann ist das Bild wieder auch ganz anders. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, unterhalten. Man muss reden, man darf Fehler machen. Also es muss diskutiert werden, Dinge, was man machen möchte. Und wenn man etwas gesagt hat, dann sollte man sich vielleicht daran halten und nicht irgendwie ja, dann plötzlich wieder was anderes erzählen oder was anderes oder wenigstens die Gründe dahinter berichten oder ich verspreche irgendwas zu den Wahlen und weiß nicht, mache irgendwas anderes, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Aber dafür bin ich auch kein Politiker und ich weiß auch nicht, wie tief das da drin ist. Na, das ist natürlich schwierig, das kann jetzt von hier, von mir aus leicht reden, aber wer weiß, wie das dann wird. In den Situationen. Mache ich auch bei einem Bekannten, der ist QAnon-Anhänger. Und manche Sachen, aus Neugierde höre ich mir sie halt an und glaube ich zum Teil leider auch, das ist sehr schlimm halt für mich. Und manche Sachen glaube ich aber auch nicht. Bin manchmal auch genervt davon, will da nichts mehr hören von dem, was er sagt. Aber ich manchmal auch aus Neugierde mir was anhören tue von ihm. Also da habe ich halt aggressiv rumgeschrien halt bei ihm. Damals, dass ich mich mit dem Scheiß in Ruhe lassen soll, dass ich mich mit dem Fuck in Ruhe. Da hat er gemeint, dass ich wäre so und so Jahre alt, aber ich würde mich benehmen wie ein kleines Kind, hat er gemeint. Man muss einfach mal ein paar Stimmen verteilen sozusagen. Man muss Leute zu Wort kommen lassen. Und es geht einfach auch gar nicht darum, nur seine Position zu vertreten, sondern es geht wirklich darum, gute Arbeit zu leisten. Ich meine, alle Positionen, wo man wirklich wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft leisten, die werden einfach falsch honoriert. Und es fängt auch schon mit so etwas an sozusagen. Ja? Also wir könnten mit diesem Gespräch auch einfach von der Dimension her, was einfach Leben vielleicht bedeutet sozusagen, ökologische Sachen, ökonomische Sachen, die einfach viel, viel breiter ja, aufgestellt sind, als wirklich Arbeit zu leisten sozusagen, ja, also industriell. Also ich versuche tatsächlich häufig das ist auch irgendwie durch meine Arbeit bedingt, in erster Linie die Meinung der anderen Person zu akzeptieren, auch wenn es gar nicht meine eigene Meinung ist, und versuche dann irgendwie auch ein bisschen rauszufinden, ob es überhaupt Sinn macht, da zu argumentieren, weil teilweise läuft man halt gegen eine Wand, und wenn da kein Entgegenkommen möglich ist, wenn man das Gefühl hat, egal welche Argumente man bringt, kommt die andere Person einem nicht entgegen, dann bin ich tatsächlich einfach ruhig. Also dann würde ich dann einfach sagen, okay, wir haben beide unterschiedliche Meinungen, wir kommen nicht auf einen Nenner, und es macht aber auch keinen Sinn, dass wir uns jetzt hier die Köpfe einschlagen, weil das ist das Letzte, was ich möchte. Dementsprechend, ja, also im Endeffekt, wenn ich die Möglichkeit habe, das, was mir auf dem Herzen liegt, trotzdem zu sagen, auch wenn es nicht angenommen wird, dann habe ich es zumindest schon mal gesagt, und vielleicht bewegt es in der anderen Person zumindest so ein kleines bisschen irgendwas, dass sie nochmal drüber nachdenkt, was überhaupt gesagt wurde. Boah, gute Kommunikationsformen, da fällt mir eigentlich, ja, ein paar Beispiele bestimmt gleich ein, aber man muss es auch immer ein bisschen in den Kontext setzen. Ich sehe natürlich immer mich selber als Person, dann sehe ich natürlich auch noch das Thema Wir, das Thema Gesellschaft und das Thema Globalwelt. Ich glaube, das ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Spiel, weil man da einfach sehr rational denken muss und auch halt wenig egoistisch sein sollte in dem Moment sozusagen. Das ist ganz, ganz schwierig, weil natürlich jeder Mensch ein anderes Bewusstsein und eine eigene Erkenntnisform von irgendetwas hat. Deswegen finde ich das immer so kompliziert, aber das Wichtigste ist eigentlich immer zuhören und auch natürlich Nachsicht haben für den anderen und auch versuchen, seine Position zu verstehen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn jemand komplett eingefahren ist in irgendeinem Thema, ist es extrem schwierig. Aber ich denke, wenn man genau mit so welchen, also wenn man auch mit so welchen Voraussetzungen reingeht in Konflikt oder in Gespräche und vielleicht auch weiß, dass es dem anderen viel wert ist oder vielleicht auch irgendwie gerade nicht gut geht, dann muss man dafür ein bestimmtes Verständnis entwickeln. Dann spricht er Russisch und oder er macht Zeichen. Dann mache ich nämlich auch Zeichen dafür, dass ich nicht verstehe oder wofür er will oder. Yeah, some, I mean, for example, sometimes you want to be funny. Yeah, you want to be funny and you want to make a very funny joke and you see like a very bad reaction at the other person, you see, like it hurts. Some, I had this situation, okay, we'll talk about it. I feel so shame, I feel so much shame. But yesterday I was like at a Vietnamese restaurant with a girlfriend. We had some rice and some Vietnamese vegetarian food, and there was like one sauce. It was for me as a German, it was like basically called Hachi, you know, Hachi. And you know, when we Hachi, you know, when like people, I don't know the English word. When they sneeze, we do Hachi. So in this moment I was like, oh, I think I want to try the Hachi sauce, okay? And for her it was like, because she's like Asian, so she was like, oh my God. And I sometimes you want to be funny and you hurt someone. She was quiet of, Lukas, that's not so cool, that's not so political correct. I mean, you know my background and everything. And then we had this very important, but also it's okay to say something wrong. It's okay to be not always on point. I mean, it's totally human, but don't be rude about it, okay? Don't be like, ah, you don't get me, ah, no, no. That's ignorant. I think at this moment, you just should accept that, okay, that's not the way to get inside her heart, you know? It's not that joke, so yeah, be reflective and show empathy. Ja klar, man würde pauschal sagen Respekt, aber daraus erwächst ja schon sehr, sehr viel. Respekt wäre zum Beispiel der Grundgedanke, ich kommuniziere gerade mit meinem Gegenüber. Wir versuchen uns hier nicht zu zerfleischen, wir machen hier auch keine Machtspielchen, meine Meinung ist die höhere, sondern das wäre die Grundlage. Eigentlich so die Respektform, wir wollen da nicht von platonischen Gesprächsführung oder so sprechen, nur ja, doch, grundlegend fehlt mir und es verallgemeinert, hier überschneidet sich ja genau dieser Themenpunkt. Irgendwo zeigen ja alle Leute hier in gewisser Weise Respekt gegenüber dem anderen. Sei es sogar einfach in dem Moment, in dem man sagt, man lässt sich in Ruhe. Das ist etwas, was man vielleicht unterschätzt, aber ist gar nicht so allgegenwärtig. Muss gar nicht so vorhanden sein. Gerade wenn man jetzt an so einem Ort ist wie hier, wo es viel um Aktivität geht, dann kann man ja auch mit Händen und Füßen sich irgendwie verständigen oder halt mal einfach nur auf was zeigen und oder jemandem einen Schläger, also Tischtennisschläger in die Hand drücken und dadurch dann halt einfach zusammen sein. Und wenn er mit mir dann redet, dann zeige ich ihm auch Zeichen wie er, dass ich nicht verstehen kann. ein bisschen Englisch und Spanisch, weil ich komme aus Kuba, mein Heimatland, und noch Deutsch. Klar, also hier sprechen schon dann viele auch Englisch, dass man sich versucht, irgendwie dadurch ein bisschen näher auch zu kommen. Es braucht, glaube ich, gar nicht mal unbedingt so viele Worte, jetzt um miteinander ins Gespräch, in Anführungsstrichen, zu kommen. Wenn die Italiener wären wie ich, dann hätte ich auch mit denen so geredet. Also zum Beispiel, wenn ich so ein bisschen Englisch, kann ich ein bisschen kapieren, aber das meiste auch nicht davon, weil ich jetzt in der Schule erst Sachen lernen muss. Also ich denke, Musik hat Noten und keine Buchstaben wie die Schrift. Deswegen wird überall auf der Welt die Sprache der Noten gelesen. Und so geht es mir auch mit dem Tanzen. Tanzen ist für mich international. Ich bin Teil der Gruppe Game Fresh Crew International Breakdance. Das sind Sammy, Tamil und ich. Wir treten zu dritt auf in Mannheim. But I'm not gonna dance breakdance on the radio. Baby, I keep forgetting we're not in love anymore. I keep forgetting things will never be the same again. I keep forgetting how you made that so clear. I keep forgetting every time you're near. Every time I see your smile, hear your holler, wishing you could only stay a while. Girl, I know that it's hard for you to see the things we are going to. I know you're not mine anymore. Anyway, anytime. Blame it all on mine. Also ich kann in vielen Sprachen nach einer Zigarette fragen. Das können wir bei einer anderen Gelegenheit. Ich kann, glaube ich, in 11, 12 Sprachen nach einer Zigarette fragen. Oder auf den Sprachen fragen. I used to work as a dancer, but the time is gone. Injuries kept me not to get it on. Munich is the terror, I had my education. After that came a kid situation. Full-time job in a small company. 5 couples didn't break when we stomped our feet. 4-chord and classical ballet was the task. We also danced popping, which made us blast. Moves into another dimension. Robot and moonwalk within belly tension. This company had a good atmosphere and I'm rapping on the street. Wish somebody would care about breakdance. While I'm MC talking, popping and dime stopping and moonwalking. Trot, skateboard and BMX. Now I'm back as a flex. Check it out. YouTube. Arno, the breakdancer 2020. Bye. We smile a lot and we know how to use our hands. And the button. Yeah, sign language is, if you have a smile on your face and you use any kind of sign language, and most of the people understand it and they see the honesty in your eyes, that okay, you can exchange a little trust and slowly but surely you catch on because you find somebody that could help him speak his language. You just don't alienate them. By the way, you should listen to the parakeets. They sleep here every night. Minimum 750, I counted 2 days before. And they make these very small noises. Not like this. They tell each other something very little, very little. Maybe Alex knows the birds, because she lives around here. Alex lebt hier schon eine ganze Weile im Viertel. Was macht das für dich aus, hier zu sein am Alter? Also ich muss sagen, ich bin früher mit meinen Kindern sehr oft hierher gekommen. Und dann wurde es irgendwie so dunkel hier, also halt ja, von den Gegebenheiten, was für Menschen hier waren, und haben das schon kaputt gemacht dadurch. Und die Familien sind nicht mehr rausgekommen. Und ich finde so, das letzte 3 Monate oder halbes Jahr hat sich hier was Schönes entwickelt. Und deswegen komme ich auch gerne hierher, wieder so Menschen, die bunt sind, die Herzensmenschen sind, das Internationale oder halt auch hier die Kultur. Und ich wusste nicht, dass was Neues hier entstanden ist zum Beispiel, war schon eine sehr lange Zeit nicht mehr hier. Und ich freue mich eigentlich, dass es wieder so bunt geworden ist für uns und für die ganze Neckarstadt. Das ist ein schönes Stichwort, das hatten wir gestern im Gespräch. Das meint ja auch ein bisschen mehr als nur einen Platz zu haben, wo man hingehen kann. Das meint ja auch eine Kiezstruktur und eine Kiez, sagen wir mal, Kultur. Du hast vorhin das Wort Kultur ins Rennen gebracht. Was ist denn das für dich eigentlich, so eine Kiezkultur? Was macht das aus, hier zu sein? Also international, das sind alle Nationen hier, die auch nicht so positiv sind, aber die haben die Chance, das Positive hier zu erlernen und mitgenommen zu werden. Und ich finde es halt sehr schade, wenn das beendet. Oder einfach, das ist hier so ein schöner Platz, was wieder schön geworden ist. Und ich finde, das sollte man beibehalten, auf jeden Fall. Also für uns alle, ja. Es gibt in Mannheim eine Stadtpolitik, die auch heißt, Investoren zu unterstützen, die ganze Straßenzüge kaufen. Und das gilt vor allen Dingen für unsere Nachbarschaft hier. Jetzt könnte man natürlich auch als Stadt ganz anders agieren und könnte sagen, nö, warum nicht Genossenschaften, also für die, die da wohnen. Wie würdest du denn gern wohnen? Was heißt denn das für dich, in einem Kiez zu wohnen? Also ich wohne nicht mehr hier im Kiez, ich bin jetzt im Umweg gezogen. Also ich finde halt, wohnen bedeutet, dass jeder hier leben kann. Also wenn ich hier, also wo ich früher gewohnt habe, jetzt haben die das in der Genossenschaft. Und da wurde jetzt umgebaut, da verlangen die für eine Zwei-Zimmer-Wohnung 960 Euro. Da frage ich mich, wie kommen die auf diese Idee? Also es sollte schon wohnhaft für jeden bleiben, so wie es immer war. Klar kann man die Miete ein bisschen erhöhen, aber es sollte doch jeder wirklich die Qualität haben, und in einer Wohnung leben zu können. Und halt auch das Internationale. Wir haben jetzt auch schon das Lichtfest nicht mehr hier, durch Corona bedingt. Und diese ganzen schönen Dinge. Ich meine, der Herzog-Park hat wieder aufgemacht oder der Luisenpark. Aber so Intuition wie hier. Die Tanzlokale sind zu, die Clubs sind zu. Und hier irgendwie entsteht, wo man auch sich so ein bisschen frei bewegen kann wieder. Und es sollte halt, ja, für mich ist es halt Kiez-Feeling in Mannheim. So, ja. Ich habe mal ausgerechnet, I'm not very good in mathematics, but I tried to figure out how much a flat could cost everybody, and that means including repairing a roof, and you lend around €3 and something, that's the regular price without any profit. So might be that could be also a plan to ask for that, to demand that actually, that cities are for people, and that means €3.50 per square meters. Would you support? Suggestive Frage. Also ich muss schon sagen, das ist schon ein bisschen sehr gering, aber ich bezahle für meine 3-Zimmer-Wohnung 90 Quadratmeter oder 95, 860 Euro warm. Ja, da ist aber alles dabei. Ich habe auch eine eigene Garage und. Könnte auch 100 Euro günstiger sein, finde ich, aber es sollte schon, ja, ich weiß halt nicht, was der Mensch hier verdient, also verschiedentlich. Also es sollte schon rentabel sein, dass auch eine Familie sich das leisten kann, ohne dass sie irgendwo hingeht, wo es Schimmel gibt oder irgendwas. Also ich glaube, das ist so zwiegespalten. Also ich bin natürlich bin ich dafür, dass niedrige Mieten, aber es muss sich halt auch so im Gleichgewicht halten, also dass für beide man der einen Sache entgegenkommt, aber dafür auch ein bisschen der andere Sache. Weil 960 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist viel zu teuer. Also wenn ich rausgucke und da überall Sperrmüll auf dem Boden liegt oder Flaschen oder so, weil die Stadt da weniger macht statt in der Ausstadt, finde ich das schon sehr traurig, ja. Ich glaube tatsächlich, dass ein Platz wie der hier gemeinschaftlich genutzt und nicht kommerziell auch ein schönes Modell ist für Leben in der Stadt überhaupt und eigentlich auch auf das Wohnen übertragbar wäre. Am Tisch sitzt ein Freund, der sich zum Beispiel einen solchen Quadratmeterpreis nicht leisten kann. Und das ist absurd, dass das überhaupt existiert und existieren darf. Und eigentlich würde ich das als kriminell bezeichnen, aber wir leben ja damit. Und ich bin gespannt, ob in ein paar Wochen im Bundestag diese Frage gestellt wird. Denn das wäre eine kleine Revolution, nicht nur für dieses Land, sondern für ganz Europa. Aber vielleicht nochmal zurück zum Platz. Du hast ja vielleicht auch schon gehört, vorhin haben wir darüber geredet, dass es hier einen Wandel geben soll. Was wäre denn deine Vorstellung von einer Stadt? We just talked with Tommy about a kind of utopic view on a city. How would your city look like? What is necessary to have? Also ich muss sagen, eine Stadt sollte auf jeden Fall so einen Platz wie dieser haben, wo jeder hingehen kann, wo sich jeder wohlfühlt, wo man sich kennenlernen kann, weil hier ist irgendwie alles so frei. Statt, wie wenn ich in die Stadt gehe, habe ich nicht die Chance, irgendjemand kennenzulernen, weil alle vor der Masken sind oder Angst haben oder irgendwie, oh, 2 Meter Abstand, ob das auch wirklich eingehalten wird. Und das finde ich sehr utopisch. Also das, deswegen sind so Plätze wichtig, dass die bestehen bleiben und dass der bunte Mensch wieder mal ein bisschen mehr nach oben und rausgeht auf die Straße für das, was wichtig ist. Weil wenn das hier weg ist, dann sieht es in Mannheim sehr dunkel aus. Das sage ich immer so, die Leute sollten mal nicht nur für die Verdi rausgehen, dass die Bahnen mehr Geld haben, die sollten mal mehr für Kultur und für so Dinge auf die Straße gehen und demonstrieren und zeigen auch der Politik, dass Kultur dazu gehört. Und wenn die Kultur weg ist, dann ist Mannheim tot. Und es ist jetzt schon ein bisschen tot, finde ich. Also wir fangen gerade wieder an zu leben, aber wenn das hier weg ist, dann ist vorbei. Also sehe ich so. Du hast vorhin beschrieben, dass eine Demonstration für Kultur dann doch eher spärlichen Zulauf bekommen hat. How to activate people to really go for what they like? Also ich glaube, so Intuition wie hier, dass man das vielleicht auch so übers Radio die Leute animiert und vor allen Dingen, dass sie keine Angst haben brauchen vor dem, was gerade ist. Ich meine, man kann ja trotzdem seine Maske anziehen oder wie auch immer oder halt den Abstand gewähren, aber hier geht es um was Wichtiges und man muss halt wirklich mal die Menschen wieder aufwecken und nicht immer, die sollen mal alle Tagesschau ausmachen und mehr Radio hören und mehr das wieder fühlen im Herzen statt was, ja, ich sag's jetzt nicht so, was die da so reden, weil das ist meistens halb nur wahr. Ja, und es ist halt wichtig, dass der Mensch aufhört, Angst zu haben, sondern für das einsteht, was er im Herzen trägt, wenn es noch möglich ist, ja. The revolution will not be televised, by the way. Shout out to Mannheim City, 68. I love you all. This is the best city in whole Germany. Can't compare that to other ones. Mannheim people, we are the coolest people, the best people. Don't compare us to the other German places. We are the best, we are the coolest, we are the swaggest. We got places to hang around, cool places. We have cool people. We don't really give a fuck about what other people say. Like, we are just how we live. It's just how we live. Like, that's our lifestyle. And no one can do shit about that. Die Kids haben offenbar mehr drauf als wir Oldies. Sometimes the teeny tiny babies are like more adult than the adults. Like it's just a fact. Some adults just act like they are babies, and some tiny babies, like adults would say, are more adult. In the brain, they're older than the old people. Like it doesn't even make sense. So go for what you love. Go for what you like, go for Alter and come here, visit the place, inhabit the place and defend the place. I think it's the coolest place. Ich mag diesen Ort. Ich liebe diesen Ort. Hier gibt's einfach so coole Leute. Hier macht Spaß, hier gibt's alles. Und hier gehe ich auch immer hin, wenn ich Hunger habe, hier am Wohnwagen. Grüße an Toni. Und er gibt uns immer Essen. Weil wir an die hungrigen Kinder, die zu Hause jetzt niemanden haben, der für sie kocht. Zum Beispiel meine Mutter arbeitet und ich habe auch nicht immer Bock, mir selbst was zu kochen. Und deswegen gibt es unser lieben Toni. Das bedeutet, also ich mag diesen Ort und ansonsten würde ich im Neckar gehen und da rumspazieren. Aber ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mal so viele coole Orte in Neckarstadt. Macht's gut, das war Radio Empathy für heute und das war nicht das letzte Mal vom Alter. So viel haben wir schon mal bekungelt. Und eigentlich sieht das sowieso so aus. Ihr seid ja nicht hier, wenn ihr uns hier zuhört. Größtenteils, als würde das sowieso schon lange dazugehören. Also wir bleiben einfach hier und danke an Felix, der uns den Rausschmeißer gesponsert hat heute Nacht. Wir sind am Alter, baby. Wir sind am Alter, baby. Du hast den Schalter, baby. Den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt, Zeit, dass jemand ihn drückt, drückt, drückt. Am Alter, Baby, wir sind am Alter, Baby, Baby. Am Alter, Baby, du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück, Glück, Glück. Wir sind am Alter, Baby, Baby, Baby. Am Alter, Baby. Alter, Alter. Alter, Baby. Am Alter, Baby. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück, Glück, Glück, Glück. Ich weiß, es klingt verrückt. Zeit, dass jemand ihn drückt, drückt, drückt. Am Alter, Baby. Wir sind am Alter, Baby, Baby. Am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück, Glück, Glück, Glück. Wir sind am Alter, Baby, Baby, Baby. Am Alter, Baby. Alter, Alter, Alter. Am Alter, Baby. Alter, Alter. Am Alter, Baby. Was ist dein Lieblingswort und warum? What's your favorite word and why? It's like a Brazilian word actually. It's like a Portuguese word and it's called saudades. Saudades, it's a very strong word that actually just exists in this language. More or less it means Sehnsucht, German word Sehnsucht. If you like missing someone and you want to... It's not that easy to define the word. I was born in Brazil, but I came with like 3 months to Germany. And Dos Passos is like my name. So I'm Lucas Dos Passos and in Germany we... Two steps, yeah, von Schritten. Yeah, yeah, like it's also my artist name as a DJ. I am Lucas Dos Passos. What for me it's like, of course, it gives some information about my background. It's like my family name, but it's also, for me, it's like a movement. Dos Passos, I don't know. I think it's exotic. It works in Germany. So. Saudades, I mean, when I like go visiting my family there. Oi, Lucas, eu tinha muitas saudades de você. Que bom que você está aqui. Com nós. What means, I really missed you, you know? I missed you. And yeah, for me, that's like my favorite word because I don't hear it so often, but when I hear it, I know it's like with full intention, you know? It's like home. Yeah, it's home. It's the word... The home of your brain. It's the home of my brain. Was machst du, wenn du jemanden nicht zuhören willst, aber du kannst nicht weggehen? Ich halte mir die Ohren zu. Super. Bla, bla, bla. Etwas, was du dich noch nirgends so getraut hast, sagen. Dass ich, als ich 9 war, geklaut habe. Wo ich klein war, habe ich auch gestohlen. So, ich habe noch ein Geheimnis. Ich habe, bis ich 7 war, hatte ich noch Windel getragen. Echt? Cool! Was würdest du jemandem sagen, der dich kontrollieren will? Das ist nicht so einfach, zu beantworten, weil ich glaube, manchmal will man so ein bisschen geführt werden und kontrolliert werden und manchmal will man das gar nicht. Ne? Also wenn man zum Beispiel sein Elternhaus verlässt, so wie ich jetzt vor gut 2 Wochen, dann gibt man ganz viel, also Kontrolle lässt man so ein bisschen zurück so und fängt halt an, so selbstständiger zu werden und sich selber so zu kontrollieren. Was ist dein Lieblingswort und warum? Mein Lieblingswort ist komisch, aber mein Lieblingswort ist Mama, ich liebe dich einfach. Weil das einfach meine Familie ist und ich immer sage. Weil zum Beispiel meine Mutter gibt mir Geld oder auch so und dann sagt Mama, ich liebe dich. Oder so, oder mein Vater so, einfach irgendjemand aus meiner Familie. Weil die mir wichtig sind so. Was ist, wenn ich niemandem zuhören will, aber nicht weg kann? Ich würde es einfach nicht machen, weil es einfach respektlos wäre, weil zum Beispiel ich bin halt so einer, zum Beispiel jemand auf dem Boden, da muss ich einfach höflich sein, weil zum Beispiel jemand ist frech zu mir, dann bin ich auch frech zu ihm. Aber wenn er mit mir nett redet, dann kann ich auch mit ihm nett reden. Ja, trotzdem, auch wenn da zum Beispiel sagt, Bibi, das Wort, würde ich aber sagen, hör auf, wenn nicht, dann gehe ich einfach weg und sag, ich höre einfach nicht auf ihn, weil wenn er meine Mutter beleidigt zum Beispiel, weil wenn ich ihn jetzt schlage so, bringt ja nichts, weil da krieg ich ja eine Anzeige. So Gewalt, Körperverletzung, aber ich will das nicht machen so. Ich würde irgendwie versuchen, aus dieser Situation rauszukommen oder ich würde einfach nicht reden und so tun, als ob ich nicht da wäre oder einfach nur mit der Situation umkommen. Ich würde es ignorieren und die Person keine Aufmerksamkeit schenken, sodass sie die Bestätigung bekommt, dass ich das nicht will und von alleine aufhört. Das gibt's nicht, stehe ich auf und gehe. Ich bin ja kein Angestellter. Wenn man nicht raus kann, wenn man so gefangen ist, das ist schwierig, ja. Das ist echt schwierig. Was hast denn du in der Jugend gemacht, Julia, wenn du nicht keinen Ausweg hattest? Angefangen zu rauchen. Oder dann wurde ich erwachsen und dann habe ich gedacht, fake it till you make it. Einfach so das Spiel mitgespielt, bis man tatsächlich so dazugehört hat. Leider, ich höre da immer zu einfach und ich greife gar nicht mehr an. Also ich sage ganz oft meine Meinung nicht. Ganz klar. Weil ich auch gar nicht, ja, weil ich denke so, wenn jemand halt diese Meinung schon gebildet hat, dann ist es schon vorbei, dann kann ich jetzt als Außenstehender da ganz wenig dazu beitragen. Das Problem ist ja, wir reden einmal über die Wissenschaft, was gebraucht wird, und dann über das Handeln. Und wer setzt diese Handlungen um? Wir haben hier ja miterlebt für unsere Gäste hier, was bedeutet für die der Lockdown, was bedeutet für die, die hier ums Eck mit 3 Geschwistern in einer Einzimmerwohnung wohnen. Für die bedeutet es was ganz anderes, wenn sie nicht mehr raus können, wie für andere, wo es scheißegal war. Für mich war der Lockdown scheißegal. Ja, also ich hab den genossen, ich hatte keine Pflichtveranstaltungen mehr abends, konnte einfach zu Hause bleiben, oder der Ort, wo ich bleiben konnte, der war groß genug und ich habe auch noch meine Ruhe gehabt. Mein Lieblingswort ist What's poppin? What's poppin? Yes, it's cool for me. When I see my friend, I tell him what's poppin, bro. Yes, so. Was ist das Erste, was du zu jemandem sagst, wenn du von dieser Person gemocht werden möchtest? I tell here hello. I play with you basketball. Yeah. I find your hair cool. Also ich finde, wir sollten uns alle lieb haben. Und wir sollten uns dafür einsetzen, für das, was uns wichtig ist. So richtig, auch politisch und so. Also politisch und so sollte man sich auch mal eigentlich einsetzen. Und man sollte sich lieb haben. Man sollte vielleicht seine Lebensweise mal überdenken und ein bisschen nachfragen, wo man einkaufen geht oder wie man das Kaufverhalten ein bisschen ändern kann. Dinge vielleicht ein bisschen hinterfragen, ein bisschen reduzieren. Love each other and we should love each other and also and go for the things that we want, you know, as in, also politically, as people, you know. For example, for this year. I don't like how people trading me when I'm just not wearing the clothes they wear. And that's not popular. Ich mag es nicht, wie andere Leute mich behandeln, wenn ich zum Beispiel nicht deren Kleidung trage, was zum Beispiel deren Kleidungsstil so angehörig ist. Weil, ja, die tun so, als ob ich eine andere Person bin und so nicht zu denen gehöre oder, keine Ahnung. Ich möchte sein, wie ich will und mich anziehen, wie ich möchte, so. Auch wenn es denen nicht passt. Und ich will auch nicht, dass die mich dann so komisch angucken oder so. And we will stop thinking we are better than other people. Then there wouldn't be war, there wouldn't be hate, there wouldn't be like crimes. Ja, und zum Beispiel andere Mütter, die würden jetzt auch sagen, oh nein, das passt nicht zu dich, das ist viel zu jungshaft, du musst dich, ein Mädchen muss dich so anziehen oder du als Junge darfst zum Beispiel nicht rosa tragen, weil rosa jetzt zum Beispiel eine Mädchenfarbe ist, was eigentlich gestereotypt ist, so dass es alles Menschen gemacht und das sollte man nicht so sagen. Ich finde, jeder sollte anziehen, was er will. Also nur weil man vielleicht breitere oder kürzere Jeans heißt, das sagt halt nichts darüber, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Wenn sich ein Mädchen oder ein Junge in größeren Jeans, vielleicht breiteren Jeans, wohler fühlt, dann soll es auch so sein. Und das hasse ich auch an Populationen, dass es immer irgendwelche Ideale gibt, das ist ein Muss und das ist ein Muss. Du hast dich so und so anzuziehen, weil du so und so bist. Aber wenn jetzt ein Mädchen breitere Jeans anzieht und man sie nicht mehr so eng sieht, ist sie auf einmal eine Ho oder sowas. Und sowas, ich weiß nicht, das macht nicht mal Sinn. Etwas, was du normalerweise sonst nicht sagst. I don't like you. Yeah, but if somebody would tell me, I think I would be a bit sad. So it's not so good. It's not good, yeah. It's but, not good. But maybe it's important to say sometimes. When people are rude, you know? Yeah. You can say, I don't like you, leave me alone. I don't want to play with you, I don't like you. Was gibt es noch zu sagen? Wir sind super vorsichtig geworden. Es ist alles so hochpolitisch, ne? Also, we have to take care what we say, because it's not more... Es ist nicht nur er und sie, es ist jetzt auch, also durch die ganze Gender-Debatte zum Beispiel. Ich finde, Leute sind so, viele sind überfordert, gerade ältere Generationen sind damit überfordert, richtig zu gendern und auch so ein bisschen zu verstehen, dass halt außerhalb des Heteronormativen, also Mann und Frau, viel mehr ist. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, das in seiner alltäglichen Sprache zu übernehmen, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, sich das anzuhören und das irgendwie zu akzeptieren, dass da auch viele Leute dafür sind. Der richtige Schritt ist, dass wir wirklich anfangen, uns irgendwann als Menschen zu sehen. Klar, durch dieses ganze Gendern und LGBTQ+ entstehen ganz viele neue Schubladen, in denen man Leute reinsteckt, mit denen sich Leute identifizieren. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg, um erstmal das zu benennen, weil Sprache ist das, was wir brauchen. Wir wollen Sachen benennen, um sie zu verinnerlichen. Und irgendwann wäre es ganz schön, wenn wir das aber wieder ablegen so, und halt sagen, ey, du bist das und das, aber vor allem bist du halt Mensch, so weißt du? Und ich finde, das ist so der Weg. My name is Amanda. My name is Cora. Etwas, was du dich noch nie getraut hast zu sagen. Oh Gott. We talk about everything, yeah. You know, we work in a hospital, so we don't have a, wie sagt man, keine Hemmung eigentlich, yeah. Because we also clean people up, you know, and we talk about everything, I think, so. Was ist das Erste, was du zu jemandem sagst, wenn du von dieser Person gemocht werden möchtest? Was ist dein Lieblingswort und warum? Essen. Essen ist mein Lieblingswort, weil alles dreht sich einfach um Essen. Everything's about food. Ja. Ja. Ja, genau. Auch die Gedanken drehen sich um Essen. I learned that for myself. Like, it's annoying if you have the feeling that someone is talking behind your back or something, or someone doesn't want to be in the group, and we just talk. If I don't like it, if I don't feel comfortable, I just say that, because then the person will know, yo, it's nothing special, it's not a hate, it's just he doesn't feel comfortable, and that's it, that's okay. Das ist der Ort der bewegten Harmonie, ja. Die Leute treffen sich hier, egal ob sie spielen wollen oder ob sie tanzen wollen oder ob sie nur zuhören wollen, alles ist erlaubt. Es ist ganz egal, wie alt du bist und es ist egal, welche Herkunft du hast, ja. Da merkt man, alles ist eins und wir sind alle eins, ja. Also man ist gemeinsam, ist man nie einsam, ja. Ich würde mir wünschen, dass die Leute auf diese Art und Weise miteinander umgehen. Ja, jeder hat nur sein bestes Leben verdient. Und wenn wir alle unseren Mitmenschen etwas geben, und sei es nur ein Lächeln oder ein Drücken oder beides, ja, und vielleicht auch manchmal was abgeben von den materiellen Dingen, ja? Weil keiner kann ja was mitnehmen, es vergeht ja alles. Ja? Es geht ja auch darum, etwas zu hinterlassen, mit dem der andere auch etwas wieder anfangen kann, die Generation, die nach uns kommt sozusagen. Ja? Und da muss man natürlich Hand in Hand gehen und ich kann nicht das, was zum Beispiel jetzt meine Generation vielleicht verlangt, muss ich auch vereinbaren mit dem, was danach vielleicht noch kommt. Die Interessen, welche Wünsche die haben, das ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das natürlich immer, ja, du bist klein, du bist jung, du verstehst nicht viel von der Welt. Und ich sehe da wirklich diese zwei Zweige, ist auf jeden Fall ein Bildungssystem und ich sehe es auf jeden Fall auch in der Politik und auch dort einfach junge Menschen, die sich engagieren möchten, eine Chance zu geben, dass die auch schon früher was lernen dürfen sozusagen. Ich rede dann mit den Lehrern, das ist ja ein Muss, seine Meinung, seinen Senf auch überall abzugeben, sodass wenig Probleme entstehen und eher alles mit Wörtern geklärt wird. Încercăm ce e cel mai bine. Încercăm ce e cel mai bine. Da, încercăm ce e cel mai bine. Încercăm ce e cel mai bine. Uite, your staff. Încercăm ce e cel mai bine.